wie es bei Philosophen manchmal eine Unart ist, besonders bei Heidegger, kurz etwas aus dem griechischen Wörterbuch. Das Wort Therapie kommt aus dem Griechischen und heißt in erster Linie dienen, Dienstleistung, Schmeichelei und Huldigung der Mächtigen. Und dann auch Wartung, Pflege und Heilung. Die Therapie, Therapeia, das ist die Dienerschaft, die Therapeuten sind die Dienstboten, natürlich auch der Götterboten. Zweitens, Psychologie, Psychiatrie, Psychotherapie, was auch immer darunter verstanden werden soll, ist Verwaltung des Wahnsinns, würde Foucault sagen. Das Cogito und die Aussperrung des Wahnsinns, das ist Element eines Dispositives der Macht, eines Diskurses, wie er sich manifestiert in Kliniken, Anstalten, Gefängnissen, Dokumenten und so weiter. Und dies nicht nur im Zeitalter der klassischen Vernunft. Die Kontrollmechanismen werden immer subtiler und das, was durchschaut werden soll, immer vielfältiger. So sehr, dass man sich anderer Beherrschungsmethoden bedienen muss, um dieser Phänomene Herr zu werden. Also nicht das große Gefängnis, Panoptikum, wie wir es aus Überwachen und Strafen kennen, sondern es kommen andere Methoden ins Spiel, wie eben zum Beispiel die Statistik, die Biopolitik und auch die Medien. Wenn man 10-mal pro Tag in einem E-Mail Terror, Obama und so weiter schreibt, besteht die große Chance, dass man gelesen wird, auch als Autor. Doch welche Norm wird verletzt, welche Gesetze der Vernunft und welcher Vernunft? Die der Herrscher, der Beherrschten, der Mitarbeiter, die ihre Firma zu wenig lieben, die Ausgebrannten, die Heiligen und Märtyrer unserer Tage? Und was am politischen Gefüge und was am Rechtfertigungsgehabe wird hier als krank, gefährlich etc. denunziert? Die Revolution scheint sich an ihren Kindern überfressen zu haben. B. Der Widerspruch, der sich auftut, wenn man von Wahnsinn spricht, der Widerspruch, der sich auftut im Spannungsfeld von ethischen Grundsätzen und politischer Realität, wie wir eben auch gehört haben. Einen ganzen Katastrophenkatalog könnte man hier bemühen und uns anschließend gleich in Therapie oder begeben. C. Das Irrationale, Wahnsinn als Irrationales, als Kraftkammer unserer Kreativität. Oder D. Die Entfremdung durch Arbeit, durch Arbeitslosigkeit. E. Das Religiöse, Mystische. Oder F. Philosophisch, der Weltgeist oder wie auch immer dieses prekäre und darum vermeintlich allmächtige und listenreiche Gespenst heißen mag, war nach und nach neurotisch, schizophren und wandelt heutzutage am schmalen Grat der Grenze, am Borderline, selbstbezogen, narzisstisch, Introjekte, Projekte, draußen durch das All wie in einem schlechten Film und in wirksamer Propaganda. Der Hass muss raus, die Liebe rein, die Karten neu gemischt werden. G. Wie aber, wenn es, wie Derrida nahelegt, nicht nur eine Vernunft gibt und vielleicht auch keine Vernunft dieser Vernunft? Oder haben wir es doch mit einem Gesetz zu tun, das erstens diesen Amtsverkehr der zur Vernunft gekommenen und gebrachten Regeln oder zweitens das schwer zu denkende Verhältnis chaotischer Prinzipien untereinander leitet oder drittens protologisch und eschatologisch Prognosen erlaubt? Wir sollten daher eher von Irrsinn als von Wahnsinn sprechen. Der Sinn irrt, ist einer, wie Derrida sagen würde, Destinerance, Irrschickung oder Schickungsirre. Dem ist er ausgesetzt. Ist er in der Norm, eher gesagt, oder in einer, sprengt er sie, oder ist er jener, der sich dieser Irrschickung nicht stellen will? Alle diese, die sich ihr nicht stellen wollen, betreiben ein grausames Geschäft. Verursachen das Elend, nennen es Wachstum oder wie auch immer und verdienen auch noch bestens an den Narkotika, die notwendig sind, um diese Misere auszuhalten. Eine Geschäftsabteilung dieses Diskurses heißt Schadensminimierung und Reparatur der Hoffnung. Genau das wäre nach Lacan der Diskurs des Herrn. Den Herrn geht es nicht so sehr um den Sinn, sondern vielmehr darum, dass das Werk funktioniert. Der Herr selbst glaubt nicht daran, an diesen Sinn. Seht ihr, die Verhältnisse sind ebenso. Habt Vertrauen, ihr Tellerwäscher aller Länder. Lacan ist sarkastisch und unbarmherzig. Die Psychos, sagt er nicht abfällig, aber doch ein wenig, wenn man seine Schriften kennt, Die Psychos, meinte Psychotherapeuten, Psychologen und so weiter, meinte, haben nicht zu protestieren, sondern zu kollaborieren. Und je mehr ich dem Kapitalismus die Schuld am Elend zuschreibe, desto mehr stärke ich ihn, sagt er im Seminar Nummer 17 im Analytikon. Ja, wenn es da nicht auch den Diskurs des Unbewussten gäbe und eine Kursänderung durch einen Dreh des Diskurses. Auch dieser Diskurs hier und jetzt ändert natürlich wenig. Man ist ja kein Schmetterling, dessen Flügelschlag einen Wirbelsturm auslöst. Die schärfste und notwendige Kritik an bestehenden Unrechtsverhältnissen ist auch eine Demonstration der Macht der herrschenden Strukturen und hinter ihnen ein Gesicht zu vermuten, eine Gestalt, die dafür zur Verantwortung zu ziehen wäre, ist ein Verzweiflungsakt. Man denke zum Beispiel an die Rolle der Justiz in der Nachkriegszeit angesichts dessen, was man die Aufarbeitung des Nationalsozialismus nennt, die Diskussion um den Eichmann-Prozess, das Durchleuchten der Persönlichkeiten von Diktatoren anhand psychoanalytischer Methoden, all dies, was dazu dient, den Schrecken in das Drama von Freiheit und Verantwortung einzubinden. Verhält es sich dann so, dass man den Kurs nur korrigieren müsste, indem man zu seinen Ursprüngen zurückkehrt, zu dem einen mehr als echten anderen, der ihn garantiert, ihn hält, wie man es durch Traditionen hindurch in der Theologie gehalten hat? Doch Lacan meint, diesen anderen des anderen, der alles zusammenhält, ihn gibt es nicht. Auch er ist von einem Mangel gezeichnet. Aber das heißt bei Lacan nicht einen endgültigen Abschied vom Gottesbegriff, sondern er verschärft ihn dadurch, indem er sagt, Gott ist unbewusst. Also das ist vielleicht die schlimmste Formulierung, die man sich da vorstellen kann. Ich mache jetzt eine große lacanianische Klammer auf, also wenn jemand kurz ein SMS lesen will. Erstens. Hoffnung und Gefahr zugleich taucht auf, wenn aus dem Mangel an Signifikanten, um diese Verhältnisse auszudrücken, ein Signifikant des Mangels wird, um ihn zu bezeichnen, das heißt dann Zuordnung von Schuld und so weiter und so weiter. Zweitens, die Herren wissen es, der Herr weiß es, glaubt es zu wissen, wenn er der größere andere sein will, natürlich immer nur zum Wohle der Untertanen, die Knechte als Subjekte auch, die wissen das auch, in anderer, oft bitterer Weise. Sie sind bei Lacan an der Stelle der Wahrheit des Herrn, der über das Wissen verfügt. Nach Hegel in Wahrheit, so Lacan, beutet aber der Herr das Wissen der Knechte aus, um was zu produzieren? Die Mehrlust. Die Jagd nach etwas Verlorenem, das ist bei Lacan so, das Objekt klein a ist ein Prinzip, im Prinzip ein verlorenes Objekt. Nach einem Wiedergewinn, bis alles verloren ist. Dies wäre eine Version, die die Identifizierung der Armen mit den Reichen und Mächtigen beschreiben könnte. Hier haben wir es mit einer sensiblen Verbindung der Darstellung von Strukturen einer Einzelperson und denen eines Sozialgefüges zu tun, wie wir gerade gehört haben. Denn drittens könnte man ebenso gut in orthodoxer Weise den Herrn Signifikanten und unter ihm das gespaltene Subjekt dem Herrn zuordnen, das Wissen den Mehrwert, die Mehrlust dem Knecht. Wenn die Beziehung des handelnden Herrensignifikanten zu dem Signifikanten des Wissens, der er zur Entfaltung seines Sinns benötigt, als Unterwerfung betrachtet wird, sprechen wir diesen Diskurs oder werden wir von ihm gesprochen? Aber dies wäre paranoid, sagen einige Lacanianer. Sind wir hier aber nicht im Herzen dessen, was eine Psychoanalyse ausmacht? Gelenkte Paranoia? Davon soll jemand gesund werden, ich weiß nicht. Zumindest besser geht es einem. Viertens, die Unterdrückten sind aber keine Masochisten, denen der Dienst an Gott ein vollkommen zureichender Gottesbeweis wäre. Die Gottesdiener lassen sich diese Beweise aber gerne beibringen. Und fünftens, aber die Wahrheit und das Wissen ist Gottlob nicht dasselbe. Die volle Wahrheit wäre etwas für die Verwaltung, meint Lacan. Klammer zu. Keine Beziehung zwischen Subjekten gibt es, die nicht durch Signifikanten zustande käme, durch eine Zeichenordnung, die niemals abgeschlossen totalisiert werden kann. Es gibt keine Metasprache, so sagt Lacan. Dies in anderer Weise zu akzeptieren, als es in herrschenden Diskursen der Fall ist, darin liegt das spröde Geheimnis der psychoanalytischen Therapie. eine Stelle aus Molière, die dann auch Ferdinand Raimund in Bauers Millionär übernommen hat, mag das verdeutlichen. Der neureiche Bürger, der sich beim Arzt darüber beschwert, dass das Mittel, das er von ihm bekommt, um Weisheit und Wissen zu erlangen, viel zu teuer sei. Den meisten ist diese Stelle ja vertraut. Dem gibt, dem Neureichen gibt dann der Arzt zu bemerken, ja, wenn Sie draufkommen, dass das bloß Wasser ist, sehen Sie, es wirkt doch schon. Auf welcher Seite steht die Psychoanalyse? Und welche Schule der Psychoanalyse versteht man darunter? Sie bekämpfen einander, auch die Lacanianer, vielleicht ist das aber auch ein Lebenszeichen. Philosophisch betrachtet natürlich auf der Seite Demokrits, wie Lacan es meint, und ist durchaus nicht vernunftlos, einem tragischen Denken ergeben, das wenigstens hinkt, wenn man schon nicht zerfliegen will, während Drohnen und andere Geschosse über unsere Köpfen kreisen. Seine Gegner im Lager der Psychoanalyse bezeichnet er als Gesellschaft der Freudvermeider. Une société d'assistance mutuelle contre le discours analytique. Ödipus heute, hört man von der anderen Seite. Ödipus heute hätte Tiresias stillschweigend beseitigt. Dieser wäre vielleicht ein eifriger Leserbriefschreiber. Laios säße demenzkrank im Altenheim. Die Pest in Theben keine Gefahr für jene, die sich den Impfstoff leisten können. Die ausgestopfte Sphinx stünde im Museum. Schon längst hätte er sich von seiner Mutter abgewandt, eher Ödipus, wie es in hochadeligen Häusern so üblich ist. Aber Freuds Mythen, Ödipus, Moses, die Urhorde und so weiter, Lacan nennt sie auch die Privatmythen Sigmund Freuds. Man kann ihre Wirksamkeit nur dann glaubwürdig bestreiten, wenn man diese Erzählungen kritisch betrachtet, die uns umlagern, von denen wir erzählt werden. Das ist natürlich völlig unmöglich, weil es ja keine Metasprache gibt. Das hindert aber nicht daran, dass man sich damit nicht auseinandersetzen könnte. Die Pest der Psychoanalyse ist nach Amerika gebracht worden. Als Medikament kehrt sie zurück. Erfolg hätten diese Therapeuten nur, so Lacan, wenn sie ihre eigenen Prinzipien verraten. Ja, verkopft und geldgierig wäre eher Lacan gewesen, so seine Gegner, phallokratisch wie Freud, dessen Erbe er erst recht verraten hätte. Seine Klienten haben keine geringen Summen ausgegeben für das Wissen, das sie dem Analytiker unterstellt haben. War es sein Charisma, seine Methode, wie auch immer, die Frage ist schlecht gestellt, eines Klienten würdig, der auf dem besten Weg ist. Was steht dieser Lehre, aber auch dieser Praxis einer Psychoanalyse entgegen, die von einem Subjekt spricht, das Effekt eines Zusammenspiels von realem, symbolischem und imaginärem ist? Ein Wettbewerb um die Ganzheit bricht bei allen Psychos aus, aber unter welchen Zeichen steht er? Ganzheit, von Ganzheit gesprochen, erstens im Sinne einer Totalität, im Sinne eines geschlossenen Ganzen kann selbstverständlich keine Rede sein. Nicht einmal der Tod kann einem Subjekt Geschlossenheit verleihen. Es geht wohl um eine humane Position, die sich von der Funktionstüchtigkeit, die Sozialingenieure herstellen wollen, unterscheiden will. Zweitens, um eine Erholungsphase, vielleicht um eine Stärkung, um in den entfremdeten Lebenswelten seinen Platz behaupten zu können, ein guter, verlässlicher Partner, ein selbstkritischer und kritikfähiger Zeitgenosse zu sein oder zu werden. Oder drittens, um ein Auf-sich-Nehmen dessen, was uns von anderen unterscheidet, ein Aushalten von Angst und Einsamkeit, die uns nicht in der Masse untergehen lässt, um einen, den je eigenen Platz in der Gesellschaft einzunehmen, der uns zusteht, der uns nicht mehr zugewiesen wird, sondern in eine Gesellschaft, in die wir uns einfügen, ganz und gar freiwillig. Und genau dies könnte unsere neue liberale, globalisierte Form des Herrendiskurses sein. Kommunizierende Gefäße sind wir vielleicht, aber keine Hohlköpfe. Lacan lehrt uns auch hier Skepsis. Jungen Revolutionären ruft er 1969 in Vincennes zu. Was ihr wollt, das ist ein Herr und Meister. Und für den Fortschritt bin ich nur insofern, als ich euch zeigen kann, wogegen ihr euch auflehnt. Vielleicht hätte er uns gesagt, vergessen wir die Psychoanalyse. Sie aber vergisst uns nicht, damit wir uns nicht ganz vergessen. Ja, die vielen Psychos, Ich wiederhole mich, Sie haben vielleicht nur deshalb Erfolg, weil Sie, ohne es zu wollen, aber auch ohne es zu wissen, Ihre eigenen Prinzipien verraten. Danke. Vielen Dank, Gerhard Hammerschmidt. Vergessen wir die Psychoanalyse, war dein Plädoyer, wir werden es versuchen. Vielleicht gibt es aber vorher noch ein paar Fragen an dich, wie die einzelnen Passagen genau gemeint sind, aber das etwas später. Ich wollte noch darauf hinweisen, ich habe es vorhin vergessen, dass es auch einige Bücher von Gerhard Hammerschmidt hier zu kaufen gibt am Büchertisch, unter anderem die Burggasse. Da geht es korrigier mich, wenn ich das falsch sage, jüdische Nachbarn deines Vaters und Großvaters in der Nazizeit. Ein sehr, sehr faszinierendes Buch. Wir kommen jetzt zum letzten Vortrag, den werde ich halten. Mein Name ist, wie gesagt, Sama Mani. Ich lebe in Wien als Autor und Psychoanalytiker. Bis vor wenigen Monaten war ich auch als Nervenarzt tätig, jetzt nicht mehr. Und noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Auch von mir gibt es ein Buch auf dem Büchertisch zu erstehen, Ungläubig, ein Roman beim Drawa Verlag erschienen. Warum uns Psychotherapie nicht weiterhilft, Plädoyer für Psychoanalyse. Beginnen wir mit einer fiktiven Geschichte. Eine junge Architektin, verheiratet, erfolgreich, Mutter einer Tochter, begibt sich in psychiatrische Behandlung. Sie leidet an Panikattacken. Ihr Psychiater beginnt eine medikamentöse Therapie, die nach 1,5 Jahren unterbrochen wird, da die Patientin aus beruflichen Gründen ins Ausland geht. 2 Jahre später kehrt die Patientin an ihren Heimatort zurück und meldet sich wieder bei ihrem ehemaligen Psychiater. An Panikattacken leide sie nicht mehr, die Medikamente habe sie in Eigenregie abgesetzt, nun aber habe sie den Wunsch, sich in Psychoanalyse zu begeben. Ihr ehemaliger Psychiater arbeitet auch als Psychoanalytiker. Sie durchlebe gerade eine Partnerkrise, gleichzeitig mit einer beruflichen Identitätskrise. Unser Psychiater weist auf den Konflikt zwischen seiner früheren Rolle als Arzt und seiner potenziellen Rolle als Analytiker hin, willigt aber schließlich ein, die Patientin in Analyse zu nehmen. Bald fällt auf, dass die Analysandin immer zu spät zu den Sitzungen kommt. Diese beginnen 20, 30, ja 40 Minuten zu spät. Das scheint umso erstaunlicher, als die Patientin während der psychiatrischen Behandlung stets pünktlich war. Die Versuche unseres Analytikers, das Problem, das eine Fortsetzung der Analyse ernsthaft gefährdet, auch nur zu benennen, scheitern am Widerstand der Patientin. Sie kenne ihr Zeitproblem, das ihre Freundinnen regelmäßig zur Weißglut treibe, habe es in einer früheren Therapie, einer Gesprächstherapie, analysiert und wolle sich nicht mehr damit konfrontieren. Für sie sei ihr Unpünktlichsein ein Stück Freiheit, das sie sich nicht nehmen lasse. Sie sei bereit, den Preis dafür zu bezahlen und basta. Unser Analytiker sei Teilnehmer einer Intervisionsgruppe, wo er die Möglichkeit hat, mit Kolleginnen, mit großem I geschrieben, Fälle zu besprechen. In der Gruppe wird ihm klar, wie sehr jenes Zeitproblem der Analysandin auch für ihn ein Problem ist. Nicht zuletzt, indem es seine Arbeit stört, worauf wir noch zurückkommen werden. Aber von wegen Arbeit und Psychoanalyse. Von außen betrachtet scheint doch in der Psychoanalyse die Analysandin die meiste Arbeit zu machen, zumindest die Redearbeit. Was den Psychoanalytiker Jacques-Alain Miller veranlasst hat zu sagen, die Psychoanalyse sei besser als der Kapitalismus. Während der Kapitalist dem Arbeiter immerhin einen Lohn zahle, lasse der Psychoanalytiker die Analysanden arbeiten und bekomme dafür auch noch bezahlt. Aber ich greife vor. Die Diskussion in der Intervisionsgruppe über das Zeitproblem der Analysandin dreht sich bald um einen psychoanalytischen Grundbegriff, die Übertragung. Gruppe hat seit kurzem ein neues Mitglied, eine Soziologin oder Politologin oder Philosophin. So genau weiß das die Gruppe nicht und keiner traut sich nachzufragen. Die Neue scheint unnahbar. Die Neue arbeitet nicht als Psychoanalytikerin. Dafür scheint sie, wie die Gruppe bald und mit gemischten Gefühlen feststellen muss, alles über die Theorie der Psychoanalyse zu wissen. Wir nennen sie die Theoretikerin. Die Diskussion dreht sich also um den Begriff Übertragung. Darüber, dass es sich bei dem Zeitproblem der Analysandin um Übertragung handelt, scheinen alle einig zu sein. Dann stellt die Theoretikerin eine simple Frage. Was ist Übertragung? Übertragung, so die zunächst zögerliche Antwort der Gruppe, bezeichne jene Gefühlsreaktionen des Analysanten auf die Analytikerin, die eine Neuauflage früherer Erfahrungen darstellen. Dabei übertrage der Patient Beziehungsmuster aus der Kindheit auf die Beziehung zur Analytikerin und wiederhole sie somit. Ähnlich wie er jene Reaktionen und Muster auch auf andere zwischenmenschliche Situationen übertrage und sich so immer wieder im gleichen, in der Regel schlechten Film, sonst würde er nicht in Psychoanalyse gehen, wenn es ein guter Film wäre, wiederfinde. Indem der Patient diesen schlechten Film nun auch in der Beziehung zur Analytikerin spiele, habe er die Chance auf eine korrektive Erfahrung. Das alles hat genau genommen nicht die Gruppe gesagt, sondern ein einzelner Analytiker, den wir den Lösungsorientierten nennen wollen. Nun stellt die Theoretikerin eine weitere Frage. Und wo bleibt das Unbewusste? Ich überspringe jetzt eine längere Passage, in der die Theoretikerin zu zeigen versucht, dass Gefühle und Beziehungsmuster für die Übertragung nicht das Wesentliche sind. Dass der Psychoanalytiker sie als Symptome auffassen sollte, deren unbewusste Hintergründe es aufzuklären gelte. Zurück zum Vortragstext. Wenn, so die Theoretikerin, die Analysandin meine, sie kenne ihr Zeitproblem, ihr Unpünktlichsein sei ein Stück Freiheit, sie sei bereit, den Preis dafür zu bezahlen und so weiter, gebe sie sich der Illusion hin, ihr Verhalten sei selbst gewählt. Und es handle sich, wenn sie zum Kaffeekränzchen oder zur Analyse zu spät komme, um eine bewusste Entscheidung. Damit verleugne sie die Abhängigkeit ihres Verhaltens von unbewussten Faktoren. Hier sollten wir aber innehalten und uns fragen, woher wir und die Theoretikerin und die Intervisionsrunde überhaupt wissen, dass es sich beim Zeitproblem unserer Analysandin um Übertragung handelt. Freud nennt Übertragung an einer berühmten Stelle eine falsche Verknüpfung. Er meint damit die Übertragung von Vorstellungen, von unbewussten Vorstellungen, von einem ursprünglichen, sozusagen richtigen Ort auf einen neuen, sozusagen falschen Ort. Klassischerweise von der Ursprungsfamilie auf die analytische Behandlungssituation. Der Analytiker wird so erlebt, wie die Mutter, der Vater und so weiter früher erlebt wurden. Weiter oben haben wir gesehen, dass das Zeitproblem der Analysandin, indem es seine Arbeit stört, auch das Problem des Analytikers ist. Psychoanalyse als Ort der Behandlung ist zugleich Arbeitsplatz, für den Analytiker aber auch für die Analysandin. Was könnte nun die Idee der Psychoanalyse als Arbeit oder als Arbeitsplatz für unsere Überlegungen zur Übertragung bedeuten und für die Frage, ob es sich beim Zeitproblem der Analysandin um Übertragung handelt? Spontan mag uns einfallen, dass es ja so etwas wie Übertragung von der Familie auf den Arbeitsplatz gibt, von wegen Psychoanalyse als Arbeitsplatz. Der Satz, ich habe einen Vaterkomplex, der lässt mich immer mit meinem Chef zusammenkrachen, gehört ja zu den verbreiteten psychoanalytischen Gemeinplätzen. Wobei die Figur des autoritär-patriarchalen Chefs, sollte sie je existiert haben, längst der Vergangenheit angehört. Der typische postmoderne Chef ist häufiger der nette Kumpel von nebenan, mit dem man gern auf ein Bier geht und über den man sich ob seiner Kumpelhaftigkeit und nicht autoritären Haltung nicht einmal ärgern kann, geschweige denn, dass man mit ihm zusammenkracht. Was ich gerade über die Nettigkeit und Kumpelhaftigkeit eines postmodernen Chefs gesagt habe, war ein Zitat. So hat die Analysandin einmal ihren neuen Chef beschrieben. Um ihn dann mit ihrem ehemaligen Chef zu vergleichen. Mein alter Chef hatte einen konventionellen, autoritären, aber nicht sehr strengen Führungsstil. Dann wird ihr etwas klar. dass sie während der psychiatrischen Behandlung genauso viel Zeitdisziplin an den Tag gelegt hatte wie unter ihrem alten Chef. Da war sie auch immer pünktlich. Unter dem neuen Chef sei sie hingegen genauso unpünktlich wie in der Analyse. In einer der folgenden Sitzungen meint sie, sie könne sich nicht erinnern, je zu spät zur Schule gekommen zu sein. Ihre Klarinettenlehrerin aber habe unter ihrer Unpünktlichkeit sehr gelitten. Ihr Vater habe sich daher veranlasst gesehen, sie fallweise zum Klarinettenunterricht zu begleiten. Es sei auch ihr Vater gewesen, ein leidenschaftlicher Musikliebhaber, der die Idee gehabt hätte, die damals 8-Jährige zum Klarinettenunterricht zu schicken. Sie korrigiert sich. Nein, das Klarinettenspielen war mein eigener Wunsch. Oder so genau wisse sie das nicht mehr. Und dann, ich habe seit jeher das Gefühl, dass ich das, was mein Vater von mir will, nicht nur befolgen, sondern auch mögen, ja wünschen muss. Der Wunsch ihres Vaters, sagt der Analytiker, soll ihnen nicht nur Befehl, er soll auch ihr Wunsch sein. Verlassen wir an dieser Stelle den Schauplatz der Analyse und kehren zur Intervisionsgruppe zurück, die sich nun 4 Wochen nach der vorhin beschriebenen Gruppensitzung wieder trifft. Der Lösungsorientierte ist am Wort. Er meint, dass die Unpünktlichkeit der Analysandin im Klarinettenunterricht unter dem neuen Chef und in der Analyse für eine klassische Übertragungsreaktion sprechen würde. Die Analysandin behandelt den Analytiker genauso wie ihren neuen Chef und die Klarinettenlehrerin. In allen 3 Fällen drücke ihre Unpünktlichkeit ihre ambivalente Vaterbeziehung aus. Indem die Analysandin nun auch dem Analytiker gegenüber die Unpünktliche spiele, habe sie so der Lösungsorientierte die Chance auf eine korrektive Erfahrung und könne so ihre Unpünktlichkeit überwinden. Darum, dass die Analysandin ihre Unpünktlichkeit überwindet, kontert die Theoretikerin, darum geht es vielleicht gar nicht. Sie denken lösungsorientiert, nicht psychoanalytisch. Wir sollten uns, noch bevor wir nach Lösungen suchen, fragen, ob wir wissen oder wissen wollen, was denn überhaupt das Problem ist. Vergessen wir nicht, das Zeitproblem zeigt sich nicht in allen Situationen, in denen die Analysandin mit sogenannten Vaterfiguren konfrontiert ist. Wir müssen also nach den spezifischen Bedingungen suchen, die dieses Zeitproblem auslösen. Bevor wir die Theoretikerin weitersprechen lassen, sollten wir erwähnen, dass der Analytiker zuvor der Gruppe Genaueres von der Partnerkrise der Analysandin berichtet hat, jenes andere Problem, das sie veranlasst hatte, in Analyse zu gehen. Ihr eheliches Sexualleben, so die Analysandin, sei halbwegs okay gewesen, bis sich ihr Mann ihren Wunsch nach mehr sexueller Experimentierfreude zu eigen gemacht hätte oder umgekehrt sie seinen, so genau wisse sie das nicht mehr. Seither hätten sie jedenfalls Kreativsex. Am erregendsten fänden sie beide die Fantasie, dass sie Sex mit einem anderen Mann hätte. Aber seit sie Kreativsex habe, sei sie wie blockiert. Jedes Mal, wenn sie mit ihrem Mann schlafen wolle, bekommen sie Kopfschmerzen oder Brechreiz oder habe plötzlich keine Lust. Behalten wir das im Gedächtnis und lassen wir die Theoretikerin weiterreden. Wenn die Analysandin sagt, sie habe das Gefühl, das sagt jetzt die Theoretikerin, dass sie das, was ihr Vater von ihr wolle, nicht nur befolgen, sondern auch wünschen müsse, artikuliert sie ein für die Gegenwartskultur typisches Gebot. Wo Befehl ist, soll Wunsch werden. Dieses Gebot ist mir vor allem bei meiner Beschäftigung mit der Welt der Arbeit aufgefallen. Heute genügt es nicht mehr, einfach nur seinen Job zu machen. Es geht um mehr. In Bewerbungsgesprächen werden wir nicht mehr nur nach unserer fachlichen Qualifikation befragt. Bewerbungsgespräche sind heute eine Art Seelenbeschau. Es geht um Motivation, soziale Kompetenz, emotionale Intelligenz, Teamfähigkeit, Verantwortungsgefühl, Kommunikationsfähigkeit. Vor allem aber sind wir aufgefordert, uns mit unserer Arbeit zu identifizieren, als verkauften wir nicht unsere Arbeitskraft, sondern unsere Seele. Identifizieren heißt gleichmachen. Früher sind wir in einer bestimmten Zeit unserer Arbeitspflicht nachgegangen, dann hatten wir frei. Heute machen wir uns mit der Arbeit gleich, sind also die Arbeit und niemals frei von Arbeit. Das mag übertrieben erscheinen, aber ähnelt die Situation eines Menschen, der sich heute um einen Job bewirbt und dessen Lebenslauf sich wie eine einzige Vorbereitung auf diesen einen Job liest, nicht der eines Liebenden, der das Gefühl hat, sein ganzes Leben bisher sei nichts als ein Vorspiel zu dieser einen großen Liebe gewesen. Und so wie, um die Theoretikerin zu unterbrechen, der einen großen Liebe andere folgen mögen, so könnte auch unser Bewerber den Job, sollte er ihn antreten, bald wieder verlieren, weil er eingespart werden muss. Tatsächlich scheint zwischen der Arbeitsplatzsicherheit und dem Gebot, sich mit Herz und Seele an die Arbeit zu binden, ein umgekehrtes Verhältnis zu herrschen. Zurück zur Theoretikerin. Sie sagt, unser Lebenslauf wird aber nicht nur von uns allein geschrieben. Er trägt immer auch die Schriftzüge unserer Eltern, Geschwistern, Vorfahren, die sich ihm aber nicht nur als einzelne Charaktere einschreiben, sondern als Repräsentanten der Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die uns heute nicht nur das Funktionieren gebietet, sondern das Identifizieren mit ihren Anforderungen. Anforderungen, die auch in anderen Bereichen, Familie, Partnerschaft, Sexualität, Freizeit, den Leistungsanforderungen der Arbeit nachempfunden und daher geeignet sind, auf die Sphäre der Arbeit vorzubereiten. Unsere gesamte Lebenszeit vor der Arbeit soll eine einzige Vorbereitung auf diese eine Arbeit sein und unsere Lebenszeit neben der Arbeit, also die Freizeit, dient der Wiederherstellung jener Arbeitskraft, die wir sind. Vor diesem Hintergrund sollten wir innehalten und uns fragen, was wäre, wenn wir unser Augenmerk nicht auf die Übertragung von der Familie auf den Arbeitsplatz richten, im Falle unserer Analysandin also auf die Übertragung ihrer Vaterbeziehung auf den neuen oder den alten Chef, sondern umgekehrt die Familie als eine Sphäre ansehen, die uns auf die Arbeit vorbereitet. Familie dient ja nicht bloß der Reproduktion, sondern auch der Produktion von Arbeitskraft. Produktion von Arbeitskraft nicht nur im Sinn der Fortpflanzung und der Erziehung von pflichtbewussten Arbeitskräften. Die Familie produziert heute Arbeitskräfte, die sich, wie gesagt, mit den Anforderungen der Gesellschaft identifizieren. Und diese Anforderungen sind wiederum den Leistungsanforderungen der Arbeit nachempfunden. Den Fall unserer Analysandin halte ich in dieser Hinsicht für paradigmatisch. Wo Befehl war, soll Wunsch werden. Diese Formel bezeichnet ein Problem unserer Zeit und das Problem, das unsere Analysandin mit der Zeit hat, resultiert aus ihm. Ihr Zeitproblem tritt ja überall dort auf, wo ein Kurzschluss zwischen Wunsch und Befehl stattfindet. Ob es der Befehl des Vaters war, dass sie Klarinette lernen soll oder doch ihr eigener Wunsch, wissen wir nicht. Auf jeden Fall scheint es zu einer Verschränkung von Wunsch und Befehl, psychoanalytisch könnte man sagen, von über Ich und Es gekommen zu sein, aus der dann jene auffällige Unpünktlichkeit im Klarinettenunterricht resultiert haben muss, im Kontrast zu ihrer Pünktlichkeit in der Schule. Die Schule, hat der Analytiker am Beginn dieser Gruppensitzung berichtet, habe die Analysandin mäßig interessiert, aber nicht leidenschaftlich. In der Schule, sagt nun die Theoretikerin, gab es genügend Distanz zwischen den Befehlen, also den schulischen Anforderungen, und den Wünschen der Analysandin. Ihr Begehren blieb vom Unterricht unberührt. Sie konnte funktionieren. Auf den Klarinettenunterricht hingegen scheint ihr Unbewusstes mit einem radikalen Verweigerungsimpuls reagiert zu haben, als wäre sie am liebsten gar nicht hingegangen. Und als sei die Unpünktlichkeit ein Kompromiss zwischen Wunsch und Wunsch. Zwischen einerseits dem Wunsch, der sich mit dem Befehl des Vaters identifiziert, und andererseits dem Wunsch, diese feindliche Übernahme zu sabotieren. Die Situation unter dem neuen Chef ähnelt dem Klarinettenunterricht. Allerdings scheint sich hier eindeutig der Befehl dem Wunsch untergeordnet zu haben und nicht umgekehrt. Was heißt das? Unter dem neuen Chef, auch das hat der Analytiker zu Beginn der Gruppensitzung berichtet, hat die Analysandin, was sie schon immer gewünscht hatte, die Möglichkeit, bei Planung und Durchführung von Projekten ihre eigene Kreativität einzubringen. Zurück zur Theoretikerin, ob sich der Befehl dem Wunsch oder der Wunsch dem Befehl unterordnet, scheint keine Rolle zu spielen. Der Verweigerungsimpuls wird offenbar immer dort ausgelöst und das Zeitproblem, wo Wunsch und Befehl aneinander geraten, wo die Distanz zwischen dem Befehl dort draußen und dem Wunsch da drinnen nicht mehr existiert. Was für die Gegensatzpaare Schulunterricht, Klarinettenunterricht und alter Chef, neuer Chef gilt, gilt analog für das Auftreten des Zeitproblems in der psychoanalytischen und dessen Nicht-Auftreten in der psychiatrischen Behandlung. Im Fall des Zu-Spät-Kommens in der Analyse gibt es aber noch eine zusätzliche Dimension. Wir haben den Wunsch der Patientin, sich in Analyse zu begeben, aber wo ist der Befehl? Das Auftreten des Zeitproblems in der Analyse scheint darauf zu verweisen, dass jeder Wunsch, sobald er Wirklichkeit wird, mit den Strukturen der Wirklichkeit in Kontakt kommt, den Verweigerungsimpuls und das Zeitproblem auslöst. Das trifft auch auf den sogenannten Kreativsex zu. Beim Kreativsex scheint sie zwar kein Zeitproblem zu haben, da muss ich widersprechen, sagt der Lösungsorientierte. Die Analysandin hat ein massives Zeitproblem beim Kreativsex. Sie kommt nicht unpünktlich, sie kommt überhaupt nicht. Eine treffende Formulierung, sagt die Theoretikerin nach Abklingen des allgemeinen Gelächters. Hier ist die Verweigerung kompromisslos. Sie kommt überhaupt nicht. Warum? Weil ihr Mann ihr die Verwirklichung ihrer ureigensten sexuellen Fantasien und Wünsche ermöglichen will. Der Normalsex war nicht die Offenbarung. Aber so absurd das klingt, die Analysandin lief dabei nicht Gefahr, ihre Wünsche zu verwirklichen. Und die Distanz zwischen den sexuellen Normen dort draußen und den Wünschen da drinnen zu verlieren. In einer vom Leistungsprinzip durch und durch beherrschten Welt ist jede Wirklichkeit den Anforderungen der Arbeit nachempfunden. Und jeder Wunsch, sobald er Wirklichkeit wird, ist auf irgendeine Art jenen Arbeitsanforderungen ausgeliefert. Der Verweigerungsimpuls, den die Verwirklichung ihrer Wünsche bei der Analysandin auslöst, ist folgerichtig. Für das Zeitproblem in der Psychoanalyse gilt das noch in einem spezifischeren Sinn. Die Psychoanalyse ist nicht bloß ein Segment, ein Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit, das der Arbeit zuarbeitet, indem sie die Wiederherstellung der Arbeitskraft der Analysanden betreibt. Psychoanalyse ist Arbeit. Und weil Psychoanalyse Arbeit ist, real, nicht bloß im Sinne der Übertragung, können die Leistungsanforderungen und Identifizierungsgebote, die unsere Gesellschaft beherrschen, am Arbeitsplatz Psychoanalyse bei ihrer Entstehung beobachtet und bewusst gemacht werden. Und von wegen Identifizierungsgebot. Auch unser Kollege, die Theoretikerin meint, unseren Psychoanalytiker, macht nicht einfach nur seinen Job. Er ist, wie wir alle, mit seiner Arbeit identifiziert und bezieht daraus Selbstachtung. Das Zeitproblem der Analysandin ist daher auch für ihn ein Problem. Es kränkt ihn. Gut, danke, sagt der Lösungsorientierte, aber was machen wir mit der Analysandin? Falsche Frage, sagt die Theoretikerin. Dass sie machen, sagen, zeigt, wie sehr sie, wie wir alle, mit jenen Arbeitsanforderungen identifiziert sind. Anforderung ist übrigens ein Begriff, den Freud verwendet, um den Trieb zu erklären. Aber lassen wir das. Wir sind beim Zeitproblem der Analysandin mit einem gesellschaftlichen Problem konfrontiert. Freud hätte gesagt, mit einem Problem der Kultur. Ohne eine kritische Theorie der Gesellschaft, der Arbeit, der Familie, vor allem aber der gesellschaftlichen Dimension des Unbewussten, ohne Kulturtheorie und Kulturkritik also, ist eine Analyse, die diesen Namen verdient, nicht möglich. Weder bei unserer noch bei anderen Analysanden. Freud sei, sagt Adorno, in den innersten psychologischen Zellen auf Gesellschaftliches gestoßen. Nun ist aber nicht nur Psychoanalyse immer mit gesellschaftlichen Problemen konfrontiert, auch die Gesellschaft sollte ihre Probleme mit der Psychoanalyse konfrontieren. Warum es Antisemitismus gibt, wie der Faschismus die Massen dazu bewegt, massenfeindliche Massenbewegung, hat Helmut gesagt, wie der Faschismus die Massen dazu bewegt, nicht nur ihre Unterdrückung, sondern auch ihren Untergang zu begehren, warum sie die Massen heute Parteien wählen, deren Politik ihren eigenen Interessen diametral entgegengesetzt ist und warum wir uns umso mehr ausbeuten lassen, je mehr wir mit unserer Arbeit identifiziert sind. Diese und andere gesellschaftliche Rätsel lassen sich ohne Psychoanalyse nicht lösen. Den Prozess der Psychoanalyse als solchem ist es, um Gesellschaft zu tun. Nicht nur um der gesellschaftlichen Dimension des Unbewussten, sondern auch um der unbewussten Dimension der Gesellschaft. Ohne deren Berücksichtigung gesellschaftliche Emanzipation zum Scheitern verurteilt ist oder in Katastrophen mündet, so geschehen im 20. Jahrhundert. Die Psychoanalyse, von dem wir reden, ist nicht die real existierende. Die Rede ist vielmehr von einer Psychoanalyse, die sich nicht bloß auf ihre kulturkritische, sprich gesellschaftskritische Tradition besinnt, nämlich als auf einen Teilaspekt, der von der Klinik getrennt ist, sondern ich schlüpfe wieder in meine Rolle, in meine unfreiwillige Rolle. Wir hätten eine Moderatorin heute gehabt, das ist aber nicht zustande gekommen, war unsere Schuld. Also ich schlüpfe wieder in die Moderatorinnenrolle und eröffne die Publikumsdiskussion. Also Herr Kantner ist so nett und wird mit dem Mikrofon herumgehen. Ich warne Sie, falls es keine Fragen gibt, werden wir drei hier diskutieren und lassen Sie vielleicht dann nicht mehr zu Wort kommen, wie auch schon geschehen. Rainer Danzinger. Ja, danke. Ich bin beeindruckt, aus wie unterschiedlichen Blickwinkeln die drei Referenten die Frage umkreist haben, ob die Psychoanalyse qualitativ wirklich was anderes ist als eine Anpassungstherapie, die das Ich schmiegsamer und mehr an die kapitalistische Gesellschaft, Leistungsgesellschaft angepasst, umformt. Und ich wollte noch offensiver und direkter etwas am ersten an Dama anknüpfen zum revolutionären Gehalt der Psychoanalyse, und zwar nicht, wie Mani zuletzt gesagt hat, nur in ihrer Kultur- und Institutions- und gesellschaftskritischen Funktion, sondern in ihrer praktischen Therapie, in gebotener Kürze, wollte ich da noch was sagen. Freud hat nicht nur gesagt, es muss neurotisches Leiden in gemeines Unglück umgewandelt werden. Sie haben ein verwandtes Zitat gebracht, Herr Dahmer. Sondern er hat auch gesagt, das Ziel der Therapie ist, wo es war, soll ich werden. Das heißt, es ist irgendwo ein Widerspruch zwischen den unbewussten Konflikten und dem, was im schwachen und kümmerlichen Ich im Lichte des Bewusstseins ist. Und diese Dialektik, dass unbewusste Konflikte umgewandelt werden sollen in Ich, das ist ja diese Losung der Psychoanalyse, teilt die Psychoanalyse natürlich mit der romantischen Philosophie in den Ausläufern bei Schopenhauer und Nietzsche, dass das der Verstand, die Vernunft, schwache, kümmerliche Bildungen sind, dass eigentlich die unbewussten Kräfte damit im Gegensatz stehen. Es teilt die Psychoanalyse aber auch mit dem dialektischen Materialismus und mit der marxistischen Theorie genau diesen Widerspruch zwischen falschem Bewusstsein eines ideologischen Überbaus und zwischen den realen Lebensbedingungen und Produktionsbedingungen der Leute. Dieser Widerspruch war nie so arg wie heute. Das falsche Bewusstsein sagt, dass von den Zeitungen verbreitet wird, die Banken müssen gerettet werden und das Nationalprodukt muss steigen und wir müssen mehr leisten. Und die im Vergleich mit den unbewussten Kräften, die Produktivkräfte und die Bedürfnisse der verarmenden Menschen in ihrem kümmerlichen, realen Sein, steht in einem schrecklichen Widerspruch dazu. Und so gesehen ist die Psychoanalyse mit ihrer Losung, wo es, was soll ich werden, revolutionär und damit qualitativ etwas ganz anderes als jede Anpassungstherapie. Ja, das kann man so sagen. Also, willst du noch dazu was sagen? Ja, nein, es ist doch auch so, dass in die Geschichte mit dem Ich in der Freudschen Topik der so ist, dass das Ich seine Beziehung zum Unbewussten aufrechterhält. Und das ist eben der Unterschied, dass er zu jeder vermeintlichen Anpassungstheorie, das so würde ich sehen, das ist keine Korrektur oder irgendwas, sondern einfach, glaube ich, ein Aspekt, den man auch erwähnen sollte. Also ich muss auch etwas sagen zu meinem ehemaligen Chef, Rainer Danzinger. Ich habe eigentlich, also es ist jetzt, ist mir ein bisschen unangenehm, mich zu rechtfertigen oder rechthaberisch zu sein, aber ich habe in meinem letzten Absatz genau das gesagt, dass es nicht nur darum geht, dass die Psychoanalyse sich auf die gesellschaftskritische Tradition, soll sie je existiert haben, beruft, als gesondert von der praktischen Arbeit, sondern eben, dass es darum geht, in der analytischen Behandlung kulturkritisch zu agieren. Also genau, genau das. Ja, okay, aber du hast das anscheinend anders. Okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Okay. Also wir sind jetzt sehr zurückhaltend, wir Vortragend. Also das kann sich noch ändern. Da ist eine. Ich habe ein bisschen Unbehagen mit dem Thema dieses Vortrages. Und zwar, ich glaube, bei verschiedenen Störungen kommt es darauf an, in welche Form diese Störung eigentlich behandelt werden soll. Wenn ich zum Beispiel an Stottern denke, kommt es darauf an, ob derjenige sehr schnell eigentlich diese Stottern weghaben möchte oder möchte draufkommen, was die Ursache davon ist. Daher kann ich nicht akzeptieren, dass eigentlich nur die Psychoanalyse als einzige Form der Therapie die wichtigste ist, sondern meiner Meinung nach hängt sehr viel von Störung ab. Und vor allem weiß ich, dass heutzutage in diese schnelllebige Zeit, die wir leben, dass Psychoanalyse auch einige Nachteile hat. Erstens einmal ist unglaublich kostspielig, sehr, sehr intensiv, soweit ich weiß, 3 oder 4 Mal in der Woche. Das heißt, und auch eine gewisse Intelligenz gehört dazu, dass man überhaupt diese Psychoanalyse durchmachen kann. Daher habe ich mit dem Thema ein bisschen Probleme gehabt. Wir wissen, dass wir andere Formen von Therapien, Verhaltenstherapie, Individualpsychologie und so weiter, die auch oder humanistische, die auch für bestimmte Störungen relativ erfolgreich arbeiten. Aber ich komme zur Psychoanalyse zurück und habe ich eigentlich eine Frage. Und zwar, in den 80er und 90er Jahren war man der Meinung, dass Psychoanalyse eigentlich für die Menschen aus der westlichen Kultur geeignet ist. Das heißt, man war der Meinung, dass man in anderen Kulturen das nicht erfolgreich ausüben kann. Ich habe vor kurzem ein Buch von einer Amerikanerin, iranische Psychoanalytikerin gelesen unter dem Namen Doing Psychoanalysis in Teheran. Und ich habe auch mit ihr gesprochen und sie ist der Meinung, man kann schon die Psychoanalyse auch an andere Kulturen anwenden. Es bedarf nur eine gewisse Flexibilität des Analytikers dabei. Mich würde interessieren, nachdem Sie auch praktisch gearbeitet haben, was Sie dazu meinen. Kann Psychoanalyse in der klassischen Form, ich weiß, dass in der modernen Zeit auch ein bisschen verkürzt Psychoanalyse durchgeführt wird. Aber in der klassischen Form ist es wirklich so, dass diese Couch, die Straße zu Freiheit aus dem persönlichen Leiden sein soll, nur für die Menschen, die aus diesen Kulturen kommen, geeignet ist? Oder ist es auch für andere Kulturen geeignet? Ich weiß nicht, ob Sie mich angesprochen haben. Ja. Ja, also die zwei Fragen. Was die erste Frage betrifft, da glaube ich, kann ich für uns alle drei sprechen. Werden Sie vielleicht erstaunt sein, da, wie sagt man so schön, rennen Sie offene Türen ein. Wie sagt man, also es ist absolut, zumindest mein Standpunkt, ist genau Ihr Standpunkt. Es ist ja, mir zumindest geht es nicht darum zu sagen, die Psychoanalyse ist als Therapie besser als andere. Helmut Dahmer hat ja auch Freud zitiert, dass er skeptisch war über das therapeutische Potenzial der Psychoanalyse. Mir geht es geradezu um das Umgekehrte, zu sagen, dass Psychoanalyse erstens einmal nicht nur Therapie ist, nicht nur Therapie sein soll und vielleicht als Therapie im Bereich der Therapie gar nicht ihre Stärken hat. Also wenn Sie jetzt sagen, es kommt auf die Störung drauf an, und also ich bin immer noch praktisch tätig, ich bin nicht mehr medizinisch tätig, aber psychoanalytisch. Ich schicke immer wieder meine Patienten zu Verhaltenstherapeuten oder anderen Methoden, wenn ich das Gefühl habe, das passt für den. Also es geht gerade nicht darum zu sagen, auch wenn der Titel das ein bisschen absichtlich missverständlich formuliert, die Psychoanalyse ist die bessere Therapie, sondern die Frage ist, sollte Psychoanalyse überhaupt in erster Linie oder überhaupt Therapie sein wollen, oder gibt es andere Dinge, eben das gesellschaftskritische Potenzial, das viel zu sehr vernachlässigt wurde. Also man könnte daraus sogar, das ist jetzt nicht mein Standpunkt, aber der Psychoanalyse den Strick drehen und sagen, naja, als Therapie seid ihr eh nicht so geeignet, sondern ihr habt andere Stärken. Also insofern ist das eh kein Widerspruch zu dem, was Sie sagen, aber im Titel kommt es ein bisschen suggestiv zum Ausdruck. Zur Frage der Psychoanalyse in anderen Kulturen. Unsere zweite Veranstaltung hier in der Hauptbücherei vom politischen Salon und vom Verein Literatur und Theorie hatte den Titel, warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten und die eigene auch nicht. Und da ging es unter anderem darum, überhaupt diesen Begriff der Kultur. Also Kulturkritik ist ja nicht nur, also für mich sind es nicht nur Kritik jetzt an der Gesellschaft, sondern auch am Begriff Kultur. Was heißt das überhaupt, wenn wir sagen, kann man in der iranischen Kultur Psychoanalyse betreiben oder nicht? Also das ist, also diese Fragestellung und dieser Begriff der Kultur ist schon sehr zu hinterfragen. Das geht ja, da geht es ja nicht nur um Psychoanalyse, also da geht es auch darum, ob in Ländern oder in Gesellschaften wie zum Beispiel der iranischen oder vielen anderen, ob es dort eine spezifische Form von Demokratie, von meinetwegen von Psychotherapie, von allen möglichen geben sollte, oder ob es so etwas immer noch gibt, hoffentlich gibt es das, wie einen universellen Anspruch. Ja? Einen universellen Anspruch, der dann nicht sagt, es gibt die Menschenrechte für die Iraner und das heißt dann, dass die halt ein bisschen gesteinigt werden können, einmal mehr unter einer Regierung mehr, einmal ein bisschen weniger und so. Oder das ist dort die Meinungsfreiheit. Es gibt zwar im Iran die Freiheit der Meinungsäußerung, aber nicht die Freiheit nach der Meinungsäußerung. Das passt für diese Kultur dort. Sondern Menschenrechte sind universell und meiner Meinung nach ist auch die Psychoanalyse universell, obwohl es einen sehr interessanten iranischen Psychoanalytiker in Deutschland gibt, den Herrn Ajomandi, der, sagt es nur ganz, ganz kurz, weil es sehr spannend ist und dann höre ich auf, der sagt, dass es in der iranischen, in den iranischen Mythen nicht zum Vater, also nicht diese Geschichte des Vatermordes wie beim Ödipus sich ereignet, also dass nicht der Vater den Sohn umbringt, sondern dass, also nicht der Sohn den Vater umbringt, sondern der Vater den Sohn umbringt, in verschiedenen zum Beispiel, genau. Und daraus folgert er, dass Iraner eigentlich nicht, also ich verkürze es jetzt, dass die nicht analysefähig sind. Das ist eine lange, lange Geschichte. Ich sehe das nicht so. Okay. Vielleicht noch etwas, was mir im Kopf herumgeht bei den letzten Fragen. Das sind ja zunächst, was da angesprochen wird, nicht Dinge, die in irgendeiner Weise von dem, was wir heute Abend hier besprechen, abhängig sind, sondern das sind Tatsachen. Die eine Tatsache ist, es gibt weltweit Hunderte, manche zählen Tausende, konkurrierender Psychotherapien in dem angegebenen weiten Sinne. Und die werden auch genutzt. Und es gibt die in unseren beschränkten Perspektiven abenteuerliche Kombinationen von, sagen wir, schamanistischen und therapeutischen Formen oder von bestimmten Opferkulten mit bestimmten Bruchstücken von psychoanalytischen Praktiken und so weiter und so weiter. Also so ist das. Und wir haben überhaupt keine Chance, das zu beeinflussen. Und wir sind auch nicht, jetzt hätte ich fast gesagt, Seelenverkäufer. Ich meine also Verkäufer einer Wundertherapie, die für diese werben. Sondern das Interesse kann nur sein, falls Sie das teilen wollen, herauszufinden, Gibt es in dieser Heerschar von Psychotherapien Unterschiede? Warum wirkt das? Also konkret, warum sind junge Kolleginnen, die ich in Rio de Janeiro getroffen habe, einerseits in einer irgendwie psychoanalytischen Ausbildung begriffen und beteiligen sich aber auch an Verkerzungsritualen und finden gar nichts dabei, dass ihre Patienten... Was sind Verkerzungsrituale? Am Strand von Rio de Janeiro, Sie haben das schon irgendwo gesehen, wahrscheinlich nicht. Jemand legt sich also der, von dem man ahnt, der ist besessen, an den Strand und die Angehörigen und die Beteiligten stecken lauter Kerzen rings um ihn und fangen an zu singen und ihn zu beschwören und so weiter. Und das soll die Göttin Yemanja, die für die Gezeiten zuständig ist, persönlich stimmen und vielleicht sie um Hilfe bitten, damit die Besessenheit von dem oder der Patientin weicht. Oder dass es zu den Gepflogenheiten von Psychoanalyse, Patientinnen und Patienten wiederum, sagen wir, in Brasilien gehört, dass sie an den Straßenkreuzungen kleine Opferaltäre, also drei Steine und ein Bottel Schnaps und ein Maiskolben und vielleicht noch etwas. Und das gilt nicht als ein Symptom, sondern als ein kollektiver Ritus, den jeder kennt und bei dem niemand etwas findet. Und niemand hat den Eindruck, das widerstreite irgendwie der Freud'schen Psychoanalyse, weil Freud davon gesprochen habe, wenn es denn einen Gott gäbe, den er anerkenne, dann sei das nur unser Gott Logos. Also Verstand, Vernunft, Geist, nicht Sprache. Also so viel dazu. Ähnlich ist doch die Frage mit den außereuropäischen Kulturen. Die Psychoanalyse ist fraglos entstanden, samt ihren Vorstufen in Paris, in Wien, in Budapest und dann auch in Berlin. Das sind die Zentren der Psychoanalyse. Sie wissen, dass Psychoanalyse aus diesen Ländern oder die Psychoanalytiker, viele von ihnen vertrieben worden sind. Das war nicht der Anfang einer Ausbreitung der Psychoanalyse in nicht-europäische Ländern, aber das hat dem natürlich einen mächtigen Schub gegeben, wenn plötzlich sich Wiener Psychoanalytiker in Shanghai wiederfanden, weil dort eine Chance war zu überleben, nicht? Oder sie fanden sich in Buenos Aires, oder sie fanden sich in New York, in London und so weiter und so weiter. Die Frage ist theoretisch natürlich interessant. Es gibt da eher, sagen wir, eurozentrische Auffassungen, die sagen, ja, das hat ja eine lange Vorgeschichte. Also die Psychoanalyse ist ja nicht nur der Erbe der Romantik, sondern sie ist der Erbe des europäischen Individualismus, sprich einer erst früh, dann mittel-, dann spätkapitalistischen Gesellschaftsordnung, in der die Individuen einzig dastehend in der Weltgeschichte, so wird der Eurozentriker zumindest sagen, mit einem gewissen Recht, eine Vereinzelung erfahren konnten, eine Distanzierung vom Grund und Boden, auf dem die Sippe, der Stamm, die Gruppe lebt oder der sie zeitweilig okkupiert, eine Distanzierung von Sippe, Gruppe, Stamm, Ethnie, unter Umständen auch Nation. Und wo es das alles nicht gibt, keine Renaissance, keine Aufklärung, da wird es die Psychoanalyse, das späteste Produkt dieser jahrhundertelangen europäischen Entwicklung, es schwer haben. So, was wir wissen und sehen können, dass die Psychoanalyse nach dem Fall des Eisernen Vorhanges wieder schüchtern, aber dann doch zum Beispiel Platz gegriffen hat in russischen Städten. Dass es wackere Trupps von deutsch-österreichischen Psychoanalytikern gibt, die versuchen in Peking, in Shanghai und so weiter Fuß zu fassen. Ich erinnere mich an einen indischen Kollegen, der vor 40 Jahren Aufsätze zu dieser Frage geschrieben hat und im Wesentlichen im Schluss gekommen ist, dass die Psychoanalyse ist zum Beispiel in Indien, wo er herstammte, wo er sich zumindest in bestimmten Teilen des Landes, gut auskannte, vor allem mit der dortigen religiösen und lebenspraktischen Kultur, würde es schwer haben. Inzwischen höre ich aber, dass es also Gesellschaften in den meisten indischen Großstädten gibt. Lange Zeit gab es eine scheinbar feststehende Annahme, dass also in den islamisch-arabischen Ländern die Psychoanalyse überhaupt keine Chance hätte, wegen der dortigen und so weiter und so weiter. Sie wissen das, was man in dem Zusammenhang dann so an Stichworten im Kopf hat. Auch das ist eine Grenze, die offenbar weicht oder die man zurückdrängen kann. Wie gesagt, das alles nicht in missionarischer Absicht gesagt, sondern zur Feststellung, so ist es bisher gelaufen und wir können vorsichtig extrapolieren, wie das weitergehen wird. Die andere Frage, die Sie angesprochen haben, dass die Psychoanalyse eine eher elitäre Veranstaltung ist, ja, das kann man so sagen. Aber schon Freud hat unter anderem davon geträumt, dass man vielleicht das reine Gold der Psychoanalyse, wenn ich ihn zitieren darf, mit minderen Metallen legieren könne. Also eine Popularversion von Psychoanalyse denn doch entwickeln könnte. Und was wir hier alles über Psychotherapie gesehen haben, erfüllt ja in einem von Freud überhaupt nicht absehbaren, nie geahnten Maße genau das. Also die Vorstellung, da wäre es dem Freud wahrscheinlich bange geworden, dass es ganze Universitäten gibt, die sich der Verbreitung von psychotherapeutischer Technik widmen. Er hat ja von was ganz anderem geträumt, er wollte eine psychoanalytische Akademie haben, die es bis heute nicht gibt, nicht eine multidisziplinäre und so weiter, wo eben solche weltlichen Seelsorger, ich habe das Wort vorhin schon mal benutzt, ausgebildet würden. Nie ist es dazu gekommen, aber Derivattherapien, die mit einem Stück freudscher Einsicht dieses kultivierend, jetzt wollte ich sagen hausieren gehen, nein, also die damit arbeiten, Erfolg, mehr weniger erfolgreich arbeiten, für die sich überhaupt nicht die Frage stellt, die sich für die Psychoanalyse stellt, ob das jetzt systemerhaltend, anpassend oder systemdestabilisierend kritisch sei, das ist jenseits des Horizonts dieser Derivattherapien. Also auch das ist eine Tatsachenfeststellung. Darf ich noch eins sagen, weil Sie das angesprochen haben, diese interessante Parallele, die es gibt, schwer zu sagen, in welcher Weise, zwischen der marxischen Kritik der Ökonomie und der freudschen Seelenkritik. Ja, die gibt es, sie haben gemeinsame Wurzeln, sie haben das Stichwort Romantik mit Recht benutzt. Wenn man dabei vor allem denkt an den Philosophen, der als zentrale Figur der Romantik in Deutschland gegolten hat, Schelling, denkt die Nähe dieser Schellingschen Philosophie, deren Zentralkategorie Anamnesis ist, also Erinnerung ist, zur freudschen Psychoanalyse ist ganz unverkennbar. Wenn man jetzt aber nochmal versucht, ich will mich einen Moment nicht einlassen auf Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse, schon gar nicht auf die unseligen Kategorisierungen von Überbau und Unterbau, aber bleiben wir bei der Psychoanalyse. Denken Sie an den vermeintlich einfachen Fall einer Fehlleistung. Uns widerfährt etwas, er hat sich gerade sehr hübsch versprochen, Samamani, also das ist schon, das Versprechen ist eine aufschlussreiche Fehlleistung, wenn wir Geduld haben, dem nachzugehen oder dadurch beunruhigt sind, werden wir versuchen, die Fehlleistung zu analysieren und, wie man so schön sagt, das kann einen weit führen. Und solche Fehlleistungen jeder Art, ein Stolpern, das Versprechen, was immer Sie wollen, also vergleichsweise harmlose Dinge. Wenn wir jetzt davon aber beunruhigt sind, sagen wir von der echten Fehlleistung, die ja darin bestünde, dass ich mich jetzt verspreche und nur Sie das wahrnehmen und ich nicht verstehen kann, warum Sie lachen, wenn es ein witziger Versprecher sein sollte, nicht? Dann ist es eine echte Fehlleistung. Das Beunruhigende ist dann, dass ich Ihre Reaktion nicht verstehe. Das beunruhigt uns normalerweise. Wir möchten darüber Klarheit haben, würden das gern verstehen. Dann kommen wir darauf, wenn ich das jetzt ganz abstrakt ausdrücken darf, dass es in uns selbst relativ rigide Grenzen, eiserne Vorhänge zwischen dem, was Freud als psychische Instanzen angesprochen hat. Und die Grenzen sind ja verschiebbar. Sie wissen, der eiserne Vorhang ist einmal gefallen. Im Augenblick sieht es so aus, als würde man einen Ersatzvorhang konstruieren wollen. Aber lassen wir das ganz beiseite, diese schäbige Aktualität. Bleiben wir also bei diesen Grenzziehungen. Und die sind zwar einerseits kollektiv, kollektive Veranstaltungen oder Institutionen, wie der richtige eiserne Vorhang es auch war. Andererseits sind das individuelle. Also so wie der eine sich von sich selbst abgrenzt, muss es der andere nicht tun. Und das Publikum, das auf den Fehlleistenden reagiert mit dem Gelächter, was er nicht verstehen kann, ist in dieser Frage einen Schritt weiter. Es steht sozusagen jenseits der Grenze, die er für sich gezogen hat. Diese Grenze verhindert ihn am Selbstverständnis. Das Publikum steht sozusagen mit einem Fuß in den beiden Feldern, durch die die Grenze auseinanderschneidet. Und die Lösungsaufgabe, du hast Lösung ein bisschen verpönt, ich traue mich gar nicht mehr davon zu sprechen, also die Deutungsaufgabe, sagen wir, besteht dann darin, dieser zu weit vorverlagerten Grenze, der zu entgehen. Nicht? Bei Hegel lernen wir, dass derjenige, der eine Grenze als Grenze wahrnimmt, ist ein bisschen optimistisch, sei schon über die Grenzziehung hinaus. Nicht? Also so, und diese Operation zu vollziehen ich gebe Ihnen einfach noch ein lustiges Beispiel, was mir im Zusammenhang mit Fehlleistung einfällt. Auf einem Podium bin ich gesessen vor vielen Jahren und mein Gesprächspartner ist leider schon im Hades oder im Himmel oder wo Sie wollen, jedenfalls liegt er in seinem Grab und ihm passierte Folgendes. Es gibt einen Frankfurter, darf man ruhig so erzählen, einen Frankfurter damals jüngeren Philosophen, der heißt Axel Honneth. Der gehört auch in irgendeinem Sinne zur Frankfurter Schule und so weiter und so weiter. Und Namen sind Schall und Rauch, sagen wir, und manchmal sind sie es eben dann doch nicht. Also der besagte damals jüngere Philosoph Axel Honneth meldete sich zu Wort und gab irgendein Statement ab, was meinem Nachbarn, es war nicht Samamani, sondern der Frankfurter Philosoph Alfred Schmidt, in Zorn brachte. Das merkte aber nur ich, weil er hatte auch die undankbare Aufgabe der Moderation. Und während also Honneth sprach, merkte ich, also dass er so einen kleinen Gesten, schrieb sie etwas auf und schrunzelte die Stirn und so weiter und so weiter. Es kamen zwei weitere Sprecher, ihn ließ das aber nicht los, ich merkte das. Und er sagte, also dann möchte er jetzt einmal auf die verschiedenen Einwände antworten. Und dann sagte er wörtlich Folgendes, also sagte er erstens und zweitens und drittens und viertens auch und so nicht. Und dann sagte er mit einer ausfahrenden Geste, sagt er, und da kommen dann all diese honetten Leute und behaupten hier das und das, nicht? Im Publikum wurde dezent geschmunzelt und so weiter und so weiter und er wusste überhaupt nicht, nicht? Und dann war halt Mittagspause und dann sagte ich zu ihm, wissen Sie eigentlich, was Sie für eine wunderbare... Nein, sagte er, was war denn? Und ich sage, ja, Sie hatten in gewisser Weise einen Kontrahenten, den Axel Honneth. Ja, sagt er, ja und? Und ich habe doch geantwortet. Ja, sage ich, aber Sie haben von den honetten Leuten gesprochen. Nicht? Und er sagt zu mir daraufhin, sagt er, ja, unglaublich. Also er hat viel Sympathie für Psychoanalyse gehabt. Unglaublich. Also was man so für ein Zeug zusammenredet. Das heißt... Er hat das nicht, er hat vorfreudianisch gesagt, aber das war ja nur Unfug, nicht? Yeah. Es war aber Fug, denn es war letzten Endes eine Konkurrenz zweier Frankfurter Philosophen natürlich, die darin ihren Ausdruck gefunden hat. Es gibt eine Wortmeldung, ich wollte aber nur sagen, mir geht es auch wie dem Alfred Schmidt, ich weiß jetzt auch nicht, welche Fehlleistung ich getätigt habe und bin insofern sehr neugierig, bevor wir das... Okay. Ich habe unachtsam nur gemerkt, dass es eine gab. Ah, okay. Vielleicht weiß das jemand kann, im Publikum. Das kann jeder sein. Nein, ich möchte nur wissen. Der Herr dahinter. Du wolltest aber so. Du hast Vater und Sohn. Also Sohn und Vater und Vater und Sohn. Ah ja, darüber muss ich jetzt. Du bist doch praktizierender Psychoanalyst. Manchmal. Wie also hinten gibt es eine Wortmeldung und dann den Gerhard. Ja, oder ja. Zuerst den Gerhard. Nein, kurz. Ich bin ein schlechter Moderator. Deshalb das nächste Mal bitte. Ich glaube, ich bin fühle mich nicht so ganz wohl bei der Geschichte, wenn man von der Psychoanalyse spricht. Es gibt keinen Kanon der Psychoanalyse. Es gibt sehr wohl die psychoanalytische Vereinigung oder mehrere psychoanalytische Vereinigungen. Ist es vielleicht der ethno-eurozentrische Diskurs, den man da führt? Die Lacanianer machen das ja oft. Die Psychoanalyse, oder dann meinen sie. Ja, ich weiß, da meinen sie natürlich nur sich selbst und drehen sich an auf den großen anderen, dem, der sowieso immer präsent ist und das Unbewusste ist nichts anderes als ein Effekt und natürlich auch ein Affekt, der mehr oder weniger sich verlöscht in dem Augenblick, wo er stattfindet. Das ist ganz klar. Aber die Psychoanalyse ist wirklich, wirklich schwierig und schwer, das zu behaupten. Natürlich ist es so, dass man auch die Ethno-Psychoanalyse in den postkolonialen Diskurs mit einbinden müsste. Aber es ist in vielfacher Weise ist an Sigmund Freud selbst wirklich schon der Vatermord vollzogen worden, also den er selbst verleugnet hat. Und eigentlich war er selbst am Ende fast nur ein psychoanalytisches Gespenst, wie zum Beispiel wie er den Abriss der Psychoanalyse geschrieben hat. Also das ist das klassische Abschiedswerk von ihm, das mehr oder weniger von den sogenannten Ich-Psychologen oder Anpassungspsychologen, eben von vielen Psychoanalytikern, die in die USA ausgewandert sind, wie Hartmann, Krisch und Löwenstein und so weiter, das für sie das wichtigste Buch gewesen ist, weil er dort ziemlich biologistische, naturwissenschaftliche, mit Anführungszeichen, Aussagen aufgenommen hat, die sich dann leicht umformen ließen. Das ist das Problem dabei. Also es gibt nicht nur einen Freud, und das, was Freud wirklich, wirklich ausmacht, ist dass er imstande war, während seines Forscherlebens x-mal seine eigenen Thesen und Theorien einfach umzustoßen. Natürlich gibt's dabei Konstanten, das ist ja klar. Konstanzen. Aber der Herr da hinten, der wartet schon ganz hart. Ich hatte eine Frage zu dem zweiten Vortrag. Da wurde Derrida zitiert mit: Je mehr ich dem Kapitalismus die Schuld am Elend der Menschen gebe, desto mehr stärke ich ihn. So habe ich es verstanden, und das scheint bei mir irgendwie widersprüchlich, oder ich wüsste nicht, wem man sonst die Schuld geben könnte, oder? Die Aussage ist von Lacan, die stammt aus dem Seminar Nummer 17 aus dem Analytikon. Das ist eine Versammlung gewesen, also an der damals neuen Universität in Vincennes, wo er mit 70, also das war gerade die Studentenbewegung und Arbeiterbewegung und so weiter, die war gerade vorbei, und mittendrin sitzt ein Student, der plötzlich aufsteht und sagt: Wir müssen endlich aktiv werden. Die ganze Psychoanalyse und Lacan überhaupt, das ist ein bürgerlicher Scheißtyp, ich sage so, wie es wirklich gesagt hat, und er gehört im Prinzip zum Polizeiapparat. Und bei Lacan merkt man, er wird immer unsicherer, er versucht das natürlich in seinen Diskurs einzubinden und so. Ja, das ist genau, sein Verhalten bringt nur das zum Ausdruck, was ich ohnehin schon die ganze Zeit also immer gesagt habe. Nur in dem Augenblick, wo er anfängt, sich auszuziehen, da sagt er ihm: Ja, bitte tun Sie da weiter, vor kurzem hat sich da ein Student ordentlich ausgezogen, also bitte, wenn Sie den Mut haben, machen Sie ruhig. Wie ein schlechter Lehrer, also hilflos bis zum geht nicht mehr. Aber der Satz ist wirklich sarkastisch, traurig und entsetzlich zugleich, wenn er sagt, also jede Kritik am kapitalistischen Diskurs macht diesen Diskurs noch schärfer, weil er einfach die Kritik einfach mit einbezieht. Das sagt er, ja, das Wort Revolution allein ist schon ein verzweifelter Versuch einer Wiederherstellung einer Ordnung, die erstens, würde dann auch Derrida sagen, die erstens nicht stattgefunden hat und zweitens auch nicht stattfinden wird. Und trotzdem ist es so, es muss eine Veränderung der politischen Verhältnisse her. In dieser Diskrepanz also spielt sich die ganze Diskussion ab. Und das ist ungefähr der Kontext, der sich nie wiederherstellen lässt, in dem das stattgefunden hat. Und macht er dann auch einen Vorschlag? Nein, eigentlich gar keinen. Das, weil er versucht, dass er sich rauszuhalten. Das kritische Potenzial, das die Lacan'sche Psychoanalyse bietet, ist nichts anderes als ein Versuch einer Reflexion, was eben wirkliche Revolte zum Ausdruck bringen will und zum Ausdruck bringen muss. Und die einfach nur versucht klarzustellen, also den Diskurs der Herrschenden irgendwo zu denunzieren, ohne ihn zu verstärken. Und natürlich ist alles ist im Prinzip abhängig, sagt er einmal. Das nächste Mal sagt er, ja, der wahre Lehrmeister ist nicht nur die psychoanalytische Praxis, sondern das Wichtigste, was wir lernen können in unserer Gesellschaft, um gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, ist, dass wir den Frauen zuhören. Hier die Dame, hier so. Vorne. Okay. Hysterischen. Okay, der letzte Satz hat jetzt schon... Ja, das war so, ja. Der letzte Satz ist jetzt fast schon ein bisschen eine Antwort auf das, was mich irgendwie interessiert ist. Ich kenne mich mit Psychoanalyse so gut wie überhaupt nicht aus, geschweige denn Theorie oder sowas. Aber mich interessiert dieses revolutionäre Potenzial, das da angeblich drinnen liegt. Ja, wie schaut das jetzt aus? Oder wie... Ja, angeblich, das bezweifle ich. Oder ich weiß es einfach nicht. Ja, wie soll das ausschauen? Also eben anscheinend Analyse geht man sehr oft, sehr lange. Und man wird sich über sehr viel bewusst. Oder, und, also wie schaut da das revolutionäre Potenzial aus? Indem ich dann nach 6 Jahren draufkomme, ich sollte auch Frauen zuhören, oder? Also, das kann ich, könnte ich vielleicht, weiß nicht, schneller bewirken. Ja. Ich weiß also, nicht. Wenn ich kurz was drauf sagen darf und dann die Dame in Lila in der Mitte. Ich denke, Psychoanalyse ist ja nicht nur, jetzt widerspreche ich meinem letzten Absatz, ist natürlich nicht nur das, was auf der Couch geschieht. Was ich noch einmal betonen will, ich glaube, das ist, was im 20. Jahrhundert geschehen ist, dass eben emanzipatorische Bewegungen gescheitert sind und in Katastrophen gemündet sind und dass es eben den Faschismus gab, wo die Massen, ich wiederhole das wieder, ihre eigene Unterdrückung und letztlich ihren eigenen Untergang gewünscht haben, begehrt haben. Ja, das ist nicht etwas von außen aufoktroyiertes gewesen, sondern da hat es eben einen Kurzschluss gegeben zwischen dem Befehl und dem Wunsch. Also Faschismus hat was Geiles. Ja? Also das, was Pflichterfüllung sich opfern für das Vaterland, was sozusagen als riesige Anstrengung empfunden wird, normalerweise wird dann libidinös besetzt, wird die Psychoanalyse sagen, und wird begehrt. Und diese Zusammenhänge können wir nicht begreifen, behaupte ich, ohne Psychoanalyse. Und ein Psychoanalytiker, der sich darum große Verdienste gemacht hat, Wilhelm Reich, also Herr Dahmer kann uns viel mehr darüber erzählen, der wurde leider auch vom psychoanalytischen Establishment, wenn man das so sagen darf, aus verschiedenen Gründen beiseite geschoben. Also wenn ich gesellschaftskritisches oder revolutionäres Potenzial der Psychoanalyse sage, denke ich an diese Dimension. Das heißt, dass es sozusagen nicht nur darum geht, jetzt die Psychoanalyse künstlich politisch zu machen oder gesellschaftskritisch zu machen, sondern dass es Dinge gibt, die die Gesellschaft sozusagen bedenken sollte, wenn es darum geht, dass es weitergeht, also dass es weiterhilft, warum es Psychotherapie nicht weiterhilft. Und da kommen wir um Psychoanalyse nicht herum. Ja, dass Psychoanalyse allein das nicht machen kann, ist völlig klar. Psychotherapie ist individueller. Oder? Psychotherapie würde ich jetzt ganz spontan bezeichnen als eine Technik, um in einem System, einem Individuum, der unglücklich ist, der nicht funktioniert, dem wieder zu helfen, vielleicht in diesem System wieder glücklicher zu sein oder sich besser zu fühlen. Ja, das ist ja an und für sich jetzt nichts Schlechtes, aber das wird ganz banal gesagt am System nichts ändern. Also das ist so der psychotherapeutische Ansatz im Unterschied zum kulturkritischen oder gesellschaftskritischen Ansatz. Aber die Dame... Ich glaube, ich rede eh laut genug. Ich gebe Ihnen eine Antwort, jetzt ganz anders, sondern ganz simpel. Ich finde es, ich mache eine Psychoanalyse und zwar schon recht lang und ich finde es Revolutionäre daran, dass der entscheidende Punkt und auch der Unterschied, denke ich, zu Therapien ist, Ihr Gefühl ändert sich. Sie haben ein unangenehmes Gefühl. Und dieses Gefühl haben, also klassisch wäre Angst. Sie haben in bestimmten Situationen Angst. Bei einer Psychoanalyse, wenn es halbwegs gut funktioniert, haben Sie diese Angst nicht mehr. In einer therapeutischen Situation wird dann eben, dann haben Sie diese Angst, dann können Sie diese Angst handeln, dann können Sie damit umgehen. Möglicherweise kommt aber wieder eine Situation, die ein bisschen anders ist als die Situation, die Sie in der Therapie bearbeitet haben, und dann stehen Sie wieder davor. Also Psychoanalyse ist für mich etwas sehr Radikales, auf das man sich auch einlassen muss. Das verändert tatsächlich Ihr Empfinden und das ist eigentlich auch das, was Sie möchten. Das Also das ist jetzt nicht provokant, das würde mich noch interessieren. Haben Sie? Nein, ich habe keinen Vergleich. Ich selber mache eine Analyse schon sehr lang, viele Jahre. Und das ist etwas, was ich ganz einfach, ich habe natürlich ein bisschen was gelesen zu Therapien und zu Psychoanalyse, aber ich bin kein Profi, ich bin ein Laie, ich bin Analysantin. Aber das ist etwas, was ich erlebe. Und das ist das, was ich vorher im Grunde auch mir sozusagen theoretisch ein bisschen klar war. Und jetzt ich erlebe das und das ist etwas, das ist unglaublich befreiend. Das heißt, Sie können nicht aus Erfahrung sagen, dass bei Psychotherapie... Nein, kann ich nicht. Nein, weil ich keine Therapie gemacht habe. Darf ich, bevor die Dame hinten dran kommt, etwas zu den beiden, zu diesem Diskurs dieser beiden Damen in Lila sagen? Ich glaube, dass man das sehr wohl sagen kann, und zwar vom Begriff her. Es gibt keine Therapie, meines Wissens, wie die Psychoanalyse, die sich mit dem Unbewussten beschäftigt. Wenn Sie als Patientin, Kundin, Klientin zum Analytiker kommen oder zu einem Therapeuten kommen und dann gehen Sie von irgendeinem Problem aus. Das ist das, was Sie wissen. Ja? Sie sagen, mein Problem ist, dass ich in der Ehe ein Problem habe, im Beruf, dass ich rauche, was auch immer. In allen anderen Therapien, behaupte ich mal, wird das gar nicht in Frage gestellt, sondern das, was Sie wissen, was Sie als Problem ansehen, wird versucht zu lösen. Das ist dieser berühmte lösungsorientierte Ansatz. In der Psychoanalyse haben Sie aber sozusagen jetzt nicht ein Ziel, Rainer Danziger hat einmal gesagt, Psychoanalyse hat kein Ziel, kann ich mich erinnern, sondern Sie begeben sich in einen Prozess, wo nach 3 Monaten Sie vielleicht gar nicht mehr wissen, weshalb das passiert. Mir immer wieder in den Analysen, die ich mache, dass die Patienten nach einem halben Jahr gar nicht mehr wissen, was eigentlich das Problem war, warum sie gekommen sind, weil sich die Perspektive ändert. Ja. Also das, würde ich sagen, gibt es in keiner anderen Form von Therapie, unter Anführungszeichen. Das wäre der Unterschied. Das Nichtwissen. Also, darf ich was dazu sagen? Ich bin nun Ärztin für Psychotherapie in Deutschland zwar, aber da geht das Ding und das Thema ja genauso wie hier und habe verschiedene Ausbildungen. Also ich würde Ihnen gern glatt widersprechen, dass nur die Psychoanalyse sich mit dem Unbewussten beschäftigt oder auch nur auf der Ebene arbeitet. Das stimmt einfach nicht. Also jede Form von Therapie, die eine Wirkung erzielt, arbeitet über diese Ebenen mit, was weiß ich, für Methoden und Interventionen, die sind vielleicht sehr verschieden. Aber das, was Sie beschreiben, was ja der Effekt ist, den man sich auch wirklich wünscht, wenn man anfängt, sich in so eine Veränderung zu begeben, den gibt es auch, möchte ich Ihnen als Antwort gern sagen, wirklich, wenn Sie zur nur tiefen Psychologie, auch wenn Sie zu einer guten humanistischen Verhaltenstherapeutin, wenn Sie zu irgendeinem anderen Verfahren gehen und in so einen Prozess einsteigen, werden Sie genau das erleben, dass Sie einfach sich anders fühlen und dass Dinge auch verschwinden. Das ist kein Privileg der Psychoanalyse. Also. Danke, aber da muss ich jetzt direkt antworten, weil Sie mir widersprochen haben. Drei Dinge. Das eine ist, wenn irgendeine andere Form der Therapie Konzepte übernimmt von der Psychoanalyse und sagt, okay, wir beschäftigen uns auch mit Übertragung, Gegenübertragung, was auch immer, okay, dann wurde einfach ein Aspekt der Psychoanalyse übernommen. So what? Das andere ist, wenn ohne dass es, also wenn Sie sagen, in jeder Therapie, in einer Verhaltenstherapie beschäftigt man sich nicht mit freier Assoziation und dem Unbewussten. Dort sind natürlich auch unbewusste Mechanismen wirksam. Natürlich, die sind überall wirksam, hier und überall. Aber das ist sozusagen kein Verdienst dieser Therapieform, sondern so funktionieren Menschen einfach. Und das Dritte ist, ich wiederhole, was ich der iranischen Dame gesagt habe, natürlich, das heißt ja nicht, dass die Psychoanalyse als Therapie, für mich zumindest, überlegen ist den anderen Therapien. Im Gegenteil, ich kenne ganz viele Störungen, wo ich sagen würde, machen Sie doch bitte, wenn Sie dieses Problem haben, gehen Sie doch zur Verhaltenstherapeutin oder was auch immer, oder zur Systemikerin, whatever. Also das würde ich nicht behaupten. Aber dass das dass die Beschäftigung mit dem Unbewussten an sich was Psychoanalytisches ist, das behaupte ich schon. Und wenn es die anderen halt teilweise imitieren oder übernehmen, okay, ja, ist so. Okay, aber da war noch eine andere Wortmeldung. Revolutionär ist so ein bisschen prahlerisches, großes Wort und Unterdrückung und Aufstand der Unterdrückten. Aber ich glaube, dass die bescheidene Regel, zu der Freud gefunden hat, weg von der Hypnose und Suggestion, sagen Sie alles, was Ihnen durch den Kopf geht, sprechen Sie alles aus. Ich höre Ihnen bei allem zu. Und auch wenn es ein Blödsinn ist und scheinbar unwichtig oder verpönt irgendwie, Sie dürfen über alles reden, dass das in einem hohen Ausmaß revolutionär ist, weil es eben sonst Unterdrücktes irgendwie zu Wort bringt. Und das hat die Psychoanalyse schon sehr drauf. Und gehen Sie einmal ins AKH und lassen Sie sich wegen Herzschmerzen behandeln oder sowas. Der Körper ist enteignet. Es kennen sich die Mediziner aus mit ihren bildgebenden Verfahren und Dokumentationen. Und wenn der Patient da anfängt zu reden, ist das ein widerliches Störgeräusch. Und es ist wirklich so. Es ist ein lästiges Geschwafel, weil der Arzt möchte in Ruhe die Laborbefunde anschauen und das EKG. Und aufgrund dieser harten Facts Zugang zu dem Körper, der ihm gehört, der eben enteignet ist, finden. Und da ist die verglichen mit dieser Medizin, wo die Patienten eigentlich zum Schweigen verdonnert werden, ist die Psychoanalyse schon revolutionär. Man darf es schon sagen. Da, irgendeine Dame war da in dem, genau. Also ich wollte noch kurz auf die Dame, also auf die Wortmeldung im Vorfeld eingehen bezüglich des Unbewussten in der Psychoanalyse und dass das Unbewusste auch in anderen Therapieformen Platz greifen würde. Ich habe aber schon den Eindruck, dass gerade die Psychoanalyse und die Technik der Psychoanalyse mit 4-mal in der Woche oder auch 5-mal in der Woche im Liegen ein Verfahren ist, das dem Patienten oder dem Klienten ermöglicht, dass das Unbewusste überhaupt einen Platz kriegt. Ja? Und bei anderen Therapieformen, okay, die sagen zwar, sie arbeiten auch mit dem Unbewussten, aber was ist das? Man müsste genauer mal hinschauen, ist das nicht nur eine Etikette, die sie verwenden, um vielleicht eine gewisse Therapieform zu verkaufen? Ja, also ich finde, es braucht einfach eine gewisse Frequenz und eine gewisse Technik, damit das Unbewusste überhaupt einen Platz kriegen kann. So wie ein Hubschrauber, wo ich sage, der Propeller muss auch mit einer gewissen Frequenz irgendwie rotieren, damit gewisse Triebkräfte zum Tragen kommen und damit die auch bearbeitet werden können. Ja, das dazu noch. Und ich muss auch dazu sagen, gerade in Österreich oder in Wien ist ja noch einmal ein Stück weit anders, wo man sagen muss, dass es sehr viele unterschiedliche Therapieformen gibt, die anerkannt sind, berufsrechtlich als auch kassenrechtlich, wo ich mir jetzt sehr gewünscht hätte, jetzt auch hier, also der Titel, ein Plädoyer für die Psychoanalyse, durchaus etwas ist, wo ich mir denke, das könnte hier, also in Österreich oder auch in Wien, mehr Platz kriegen, wo man ja weiß, dass seit 2 Jahren oder so es da auch große Schwierigkeiten gibt, überhaupt die Psychoanalyse kassentechnisch zu verrechnen in Österreich und in Wien, wo es das immer enger wird. Und ich finde eben gerade für Patienten und Klienten, die wenig Geld haben und die vielleicht viele Psychotherapieformen, andere Therapieformen schon ausprobiert haben und da wirklich Kilometer gelaufen sind, dass die eigentlich auch eine Unterstützung brauchen. Also das soll jetzt nicht nur für Patienten und Klienten sein, die Psychoanalyse, die einfach nur Geld haben. Und ich finde, es wäre sehr, sehr wichtig, dass die Psychoanalyse zunehmend versucht, auch die Unterschiede herauszustreichen gegenüber anderen Therapien. Ja, also man weiß zum Beispiel auch von Studien, die gibt es ja eher nur zwischen Psychoanalyse und Verhaltenstherapie, dass Psychoanalyse, ich habe es jetzt nicht so genau im Kopf, aber dass sie vor allem nachhaltiger wirkt. Ja? Dass zwischen Verhaltenstherapie, dass da auch relativ schnell die Effekte da sind, um ein bestimmtes Symptom ja nicht mehr, dass das nicht mehr auftritt. Aber nachhaltiger ist dann die Psychoanalyse, vor allem wenn es um die Jahre, um das dritte, vierte Leben, um das dritte, das habe ich mich auch versprochen, nicht das dritte, vierte Lebensjahr, sondern das dritte, vierte Analysejahr geht. Also dass da einfach dann die Effekte auch viel stärker sind. Ja. Vielen Dank. Hinter der Dame ist ein Herr. Am Dienstag war die Judith Butler im Audi Max und die hat vom Todestrip gesprochen. Jetzt wollte ich Sie fragen, das ist immer die Frage, gibt es ihn oder gibt es ihn nicht, den Todestrieb? Was ist denn die aktuelle, oder was ist Ihre Meinung, sagen wir so? Keiner will über den Tod sprechen. Wobei es fraglich ist, ob der Todestrieb mit dem Tod zu tun hat. Aber. Also ich wollte noch mal zunächst auf einen Beitrag meines Kollegen hier oben zu sprechen kommen, nicht was ist denn eigentlich die Psychoanalyse, gibt es das und so weiter und so weiter. Auf die mögliche Antwort, das ist halt das Korpus der Freudschen Schriften, da ist das niedergelegt mit allen Varianten und Wandlungen und so weiter und so weiter. Das setzt sich dem Verdacht aus, dass man also das Problem der Vieldeutigkeit, Widersprüchlichkeit und der variablen Deutungsmöglichkeiten damit umgehen will, indem man auf einen Kanon von Schriften verweist. Ich versuche das mal anders zu. Der Freud hat, das will ich aber jetzt nicht reproduzieren für Sie, davon gesprochen, wann ist man ein richtiger Psychoanalytiker im Sinne der Freudschen Schule. Da muss man anerkennen, Widerstand, Gegenübertragung und so weiter und so weiter. Das lassen wir jetzt mal weg, weil das doch eine sehr schematisierte Schulsprache ist, sondern ich wähle noch mal ein einfaches Beispiel, das Ihnen allen vertraut ist. Bei den sogenannten Neurosen vom Typus der sogenannten Zwangsneurose, die auch Übertragungsneurose heißen kann, wie die Hysterie, geht es, wenn wir das einfach herunter transformieren, um das Leiden an zwanghaften Vermeidungsreaktionen oder Vermeidungsritualen. Denken Sie an jemanden, wir hatten den Fall mit der Zeitökonomie, der nie zu spät kommen kann, der immer zu früh kommen muss, nicht? Also die Schwierigkeit mit Zeit oder mit Geld umzugehen, der Verschwender, der Geizhals und so weiter. Diese Fälle sind bekannt. Etwas exotischer kommen uns vor die Tierphobiker, die also sterben möchten, wenn sie entdecken, dass also, ja, das gibt es bei uns kaum mehr, eine Laus, eine Schabe oder irgendwas in ihrem Zimmer auftaucht oder eine kleine Spinne oben sich ein Netz gebaut hat oder eine Maus durch das Zimmer rennt, nicht, und die völlig aus der Fasson geraten, in eine Panik hineinstürzen. Oder denken Sie an die Leute, die sogenannte Platzangst haben, die also nicht allein freie Plätze überqueren können und entsprechend wird der Raum der freien Bewegung für sie sukzessive enger und schließlich kommen sie nicht mehr aus ihrem Zimmer. Also an solche Zwangssituationen. Sie reagieren darauf unfreiwillig mit Vermeidungsritualen. Denken Sie noch an den scheinbar harmlosen Fall des Schuljungen, der die Schule nie erreichen kann, weil er einen Kilometer gehen muss und das ist eine Pflasterstraße und er muss versuchen, immer den dritten Stein zu treffen. Und wenn er den vierten oder den zweiten erwischt, muss er zurückgehen und von vorne anfangen. Also eine typische Kinderzwangsneurose, eine infantile Zwangsneurose. So. Wir sagen also, die Neurotiker, und wir alle sind, wie Sie wissen, ein Stückchen weit Neurotiker, wir können all diese Fälle einfühlen, nicht? Mehr oder weniger zu den Leistungen Freuds gehört es, die Grenze zwischen normal und pathologisch nachhaltig aufgelöst zu haben, um auch mal den schönen Ausdruck zu benutzen, der Nachhaltigkeit. So, was ist das Spezifikum dieser Freudschen Therapeutik, die, wie wir schon gehört haben, aus der Philosophie herausgewachsen ist? Dann ist das der Versuch, Menschen von solchen Zwangsritualen zu befreien, indem man sie selber daran arbeiten lässt, in einem längeren, kürzeren dialogischen Prozess. Es gibt auch die Spontanheilung selbstverständlich und es gibt auch in seltenen Fällen, aber jeder gestandene Psychoanalytiker erzählt einem irgendwann diese Geschichte von der Blitzheilung. Nicht ein Losungswort ist gefallen und der Patient war von der Plage befreit. Aber das ist sehr selten, deshalb brauchen wir diese langwierigen Prozeduren, die hier schon beschrieben worden sind. Und was ist das spezifisch Freudsche, was von keinem Vorfreudianer formuliert worden ist? Das ist etwas ganz Neues gewesen. Wie können wir das zu Wege bringen? Menschen von solchen Zwängen, innere, wir ahnen schon, das sind verinnerlichte äußere Zwänge, zu emanzipieren. Wenn der Sinn Revolution, das Wort Revolution, irgendeinen Sinn haben soll, dann heißt das ja, dass eine bestehende Zwangsinstitution, denken Sie an ein Gefängnis oder denken Sie, wie die Marxisten denken, an das Leben in Geldverhältnissen oder in das Leben unter der Knute freier Lohnarbeit, die eigentlich Lohnsklaverei ist und dann ähnliche Dinge. Aber wir bleiben bei unserem bescheidenen Beispiel, wie kommt der Mensch dazu, wieder allein, erst in Begleitung und so weiter, wie bei der Verhaltenstherapie, Stückchen um Stückchen eine Desensibilisierung herbeiführen, nicht? Dazu, dass er irgendwann wieder wie normale Leute über den Platz gehen kann, zu seiner Arbeitsstelle, zur Schule, in den Kindergarten, was auch immer. Das Spezifikum der Psychoanalyse für alle psychoanalytischen Schulen auch, verbindlich, für alle, ob Adler, ob Jung, ob was immer sie wollen, ob Lacan und XY. Der Versuch, durch die Provokation sogenannter freier Assoziationen dieses Material zu deuten, in der Hoffnung, gemeinsam mit dem Patienten die Genese, die Entstehung seiner Symptomatik zu erschließen, um ihm die Freiheit zu geben, sich von dieser unzweckmäßig, unfreiwilligen Reaktion, die für ihn zur Routine geworden ist, die ihn in einen Automaton, in einen Automaten verwandelt, in ein Maschinchen, das auf Reiz immer mit derselben Reaktion antwortet oder zu antworten hat, ihn davon freizukriegen, ihm also den Spielraum zurückzuerstatten. Man könne diese große Angst, die ihn in diese Phobie oder in dieses Ritual hineingezwungen hat, als erwachsener Mensch anders lösen, als das Kind von 3 Jahren das notgedrungen unternommen hat, um nie mehr von diesem einmal eingespielten Mechanismus freizukommen. So, und jetzt auf der kulturellen Ebene können Sie denken an die gesellschaftlichen Institutionen. Also mit Marx zu reden an Familie, Staat, Privateigentum. Oder Sie können denken an die Institutionen, die wir gar nicht als solche erkennen. Also an den uns eingefleischten, jahrhundertealten Antisemitismus, verallgemeinert die Xenophobie. Oder an andere Dinge, die uns als Sozialrätsel Tag ein, Tag aus begegnen, ohne dass wir in der Lage wären, uns leicht und rasch und elegant und intellektuell und gefühlsmäßig davon zu emanzipieren. Nicht die Leute, die heute schreien in der Ukraine, die einen rufen, der wahre Faschist sitzt im Kreml, die anderen sagen, die richtigen Nazis in Kiew. Nicht? Wir haben gut reden, wir sind außenstehende Beobachter, die meisten von uns, nehme ich mal an jetzt. Nicht? Und sie können sich davon nicht befreien und sie werden Mord und Totschlag veranstalten, so wie in den 90er Jahren das in Jugoslawien passiert ist. Und da sage mir noch einer, wir könnten diese Verhältnisse verstehen, auch ohne Psychoanalyse. Zum Todestrieb. zum Todestrieb. Ich lasse euch den Vortrag. Ja. Ein Wort zum Todestrieb, ja. Ob wir den nun vornehmer als Thanatos bezeichnen, nicht, oder als Todestrieb und Lebenstrieb oder Eros und Thanatos, spielt alles keine Rolle. Der Sigmund Freud hat diese, ich würde nicht sagen Privatmythologie, sondern Eros und Thanatos haben ja eine ehrwürdige 2500-jährige mindestens Tradition. Geschichte hinter sich. Also Freud hat auf solche Mythen, die wir alle mehr weniger deutlich kennen, zurückgegriffen. Wozu? Er sagt, das sind unsere mythologischen Figuren, um bestimmte Erfahrungen, die wir machen, die sich gruppieren lassen, zu bündeln. Also Eros ist alles, was mit Vereinigung von zunächst nicht zusammenhängenden zur Bildung größerer Einheiten aus zunächst separierten Individuen und so weiter zusammenhängt. Todestrieb, Thanatos ist alles, was solche Zusammenhänge auflöst. In Jenseits des Lustprinzips 1920, der philosophischsten Schrift von Sigmund Freud, ist das in Anlehnung an die an zeitgenössische biologische Theorien und Spekulationen entwickelt worden. Das ist kein Glaubenstatbestand. Die Zeitgenossen von Freud, auch seine engsten Mitarbeiter, waren gerade gegenüber der Todestriebkonzeption ratlos. Sie haben sich relativ unverständlich verhalten. Er musste sie dann daran erinnern, dass das eine würdige Tradition hat in der Philosophiegeschichte, die ihnen vielleicht nicht so gegenwärtig war, die also zurückreicht bis in die Antike. Ich will das jetzt nicht verbreiten. Also wenn wir sagen, auf einer früheren Stufe der Theoriebildung ist die Rede von Libido und Aggression gewesen. Auf der späteren, die Alternativen für Todestrieb heißen auch eine interessante Begriffsbildung, man müsse der Libido gegenüber von einer Destrudo sprechen. Freud hat zunächst geleitet von dem, ich habe das den Terminus auch erwähnt vorhin, Wiederholungszwang, der ja das Beispiel dafür ist, dass Menschen zwanghaft, sind wir wieder bei dem Thema, für sie höchst unerfreuliche oder gar katastrophische Traumen wiederholen müssen, in unendlicher Folge. Geschlossen, dass dieser Sucht aufgegebene, verlassene, verlorene, frühere Formen von Befriedigung zu reproduzieren auf einer späteren Stufe, dass also alle Triebe, sagt er dann verallgemeinernd, diesen konservativen Charakter haben. Mhm. Nicht eine Homöostasis ist aufgelöst worden und alle Energie des Lebewesens geht darauf, den früheren Zustand, der natürlich nicht erreichbar ist in der Form, zu reproduzieren. Dann hat diese Lehre vom Todestrieb eine ganz triviale Seite, die uns auch allen gegenwärtig ist. Nicht? Wir werden geboren, um zu sterben, kann man sagen. Oder das ganze Leben ist eine Vorbereitung auf den Tod, wenn man das todesfreundlicher, thanatophiler so formulieren will. Nicht? Das müssen wir aber nicht machen, sondern wir sagen einfach, das ist a matter of fact. Die Lebewesen haben eine begrenzte Spanne Zeit. Sie werden in diese Welt hineingeboren und verlassen sie je nach Kultur mit 30 Jahren durchschnittliche Lebenserwartung vor 200 Jahren in Europa oder heute mit 75 Jahren der gegenwärtige Stand. Wir wissen nicht, wie das endet. Nicht? Also auch diese Grenze ist eher eine kulturelle als eine rein biologische, was schon mal lehrreich ist. Also, wenn wir alle unsere Erfahrungen mit Destruktivität, Auflösung, Selbstruinierung zusammenwerfen und sagen, das ist eine Tendenz, die nennen wir Thanatos, Destrudo oder Todestrieb, kommen wir dem, was Freud meinte, schon relativ nah. Die große Beunruhigung, die für Fortschrittsfanatiker von dem Begriff Todestrieb ausgeht, seit den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, besteht darin, dass, wenn es denn den Todestrieb gäbe, eigentlich wir nur Anlass hätten zu Fatalismus, zu Ergebung in das Unvermeidliche und dass das ein antirevolutionäres Konzept oder das aller antirevolutionärste Konzept, was ich überhaupt denken ließ, wenn wir das anerkennen müssten. die Kontrahenten von Freud, der schon genannte Wilhelm Reich, aber auch der Otto Fenichel aus Wien und viele andere. Fenichel hat das versucht elegant zu lösen, hat gesagt, naja, das ist eine Hypothese oder ein Postulat. Das müssen wir nicht anerkennen und mit der empirischen Einlösung ist das trotz der Anlehnung an die zeitgenössischen Biologen eine wackelige Sache. Der Wilhelm Reich hat gefunden, das ist wirklich kontrarevolutionär, die Annahme eines solchen Todestriebes, denn wir sind doch dem Leben verschwistert und wir wollen doch das Leben favorisieren, nicht? Wie heißt seine berühmte Losung von 1942? Jetzt hätte ich fast gesagt Arbeit, Disziplin und Ordnung, aber das ist eine falsche Adresse. Das ist jemand anders, der das formuliert hat. Er meint, Arbeit, Wissen und Liebe sind die Konsequenzien unseres Seins. Sie sollten es auch regieren. Leicht paraphrasiert, aber so die reichsche Formulierung. Und da passte ihm der Todestrieb überhaupt nicht hinein. Aber derselbe Reich, der längst der Psychologie, der Geschichte, dem Marxismus abgeschworen hat, reproduziert die Thanatos-Lehre inmitten seiner eigenen spätesten kosmologischen Triebtheorie in Gestalt der Konfrontation von Orgon-Energie alias Libido oder Eros und, wie heißt das Ding? Der Thanatos-Akkumulator. Nein, nicht. Orgon ist das Gute und das böse also, Prinzip Thanatos, ist die... Thanatos. Dor-Energie, endlich jemand ist hier anwesend, der den Reich auch beherrscht. Nicht? Also die Dor-Energie, das ist diejenige, vor der wir uns hüten müssen. Die löst alles auf und die ist wirksam in den amerikanischen Nuklearversuchen und in der Kriegswirtschaft und die produziert den Faschismus, so sagt Reich, den Faschismus und den Antisemitismus sowieso, aber auch den Krebs. Aber auch die Krebs. Wir haben jetzt noch drei Wortmeldungen. Gerhard wird was über den Todestrieb sagen, dann ich und dann der Herr da hinten wird dann was anderes sagen, was auch immer. So, bitte. Nein, ich kann höchstens etwas lakarianisch ein bisschen dazu ergänzen. Und dann ist Schluss. Der Thanatos ist Teil des Zeichenprozesses, ist Teil der symbolischen Ordnung. So, das ist bei Lacan klingt das alles immer ziemlich kryptisch und so weiter. Er geht aus vom kartesianischen Cogito und das formuliert er ein wenig um und sagt, die zwei Möglichkeiten, ich denke nicht oder ich bin nicht. Man kann nicht beides zugleich. Die Subjektspaltung ist einfach konstitutiv und irgendetwas, weil es das Subjekt eben dieser Zeichenordnung unterworfen ist, also verliere ich, sobald ich etwas zum Ausdruck bringen will über mich, verliere ich im gleichen Augenblick auch etwas. Und das hat die symbolische Ordnung hat aus diesem Grund mit diesem Verlust und eben mit dem Thanatos zu tun. Aber sonst ja, ich hätte es nie so schön sagen können. Ja. Er gießt offensichtlich lakanisches Wasser in den freudschen Wein. Oh. Das wird ein gespritzter Todestrieb. Okay. Gut. Er kennt mich schon als Liebhaber aller weißen Spritzer. Okay, gut. Ich sage jetzt auch noch was zum Todestrieb und dann ist der Herr da hinten dran und dann ist Schluss. Fragmentarisch nur. Ich glaube, also jenseits von Lustprinzip hat Helmut Dahmer schon erwähnt. Da beschreibt Freud ja den Tod, sozusagen diesen Todestrieb als in Richtung auf eine Rückkehr, nämlich Rückkehr in diesen anorganischen Zustand. Es gelingt zwar nicht, aber die Tendenz ist, etwas zu wiederholen. Ja, also das, wenn man sich vorstellt, aus dem anorganischen Zustand heraus hat sich der organische Zustand, das Leben, entwickelt, tendiert der Todestrieb dazu, wieder zurückzukehren. Daher eine Wiederholung und daher diese oft mysteriös erscheinende Verknüpfung Todestrieb und Wiederholungszwang. Das halte ich sehr wichtig, aber dadurch ist der Todestrieb eigentlich genauer betrachtet das Gegenteil des Todseins. Weil wenn ich immer wieder wiederhole und wiederhole, dann habe ich dieses Phänomen des Untoten. Ja? Das sind die Zombies und der fliegende Holländer und das nicht sterben können eigentlich. Also das beschreibt der Lacaniana Slavoj Žižek sehr schön in vielen Beispielen. Und ich glaube, das hat auch eine wichtige politische Dimension, was Helmut Dahmer angerissen hat. Dieser Vorwurf, das wäre ja gegen, sagen wir mal, den Fortschrittsglauben und nicht revolutionär. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, wir brauchen unbedingt die Psychoanalyse, um bestimmte Probleme und Rätsel zu lösen, also diesen Fortschrittsglauben. Und da gibt es einen Kandidaten, der zwar kein Analytiker war, aber ich glaube, in sehr vielen Dingen sehr psychoanalytisch gedacht hat, der Walter Benjamin, der hat diese ganze Fortschrittsideologie auf eine sehr spannende Weise kritisiert. Und ich glaube, dass da auch der Todestrieb, er hat es nicht so genannt, eine große Rolle spielt. Aber für heute ist einmal Schluss und die letzte Wortmeldung ist dahin. Tja, für die letzte müsste ich eigentlich wieder zurückziehen. Sie sagten am Anfang, Psychoanalyse beansprucht auch oder könnte den Anspruch erfüllen, Naturwissenschaft zu sein. Und jetzt kam vor kurzem oder auch der Hinweis, die Krise, die wir in der Ukraine erleben oder auch vorherige große politische, gesellschaftliche Krisen, die wir auf der Erde haben, sind eigentlich ohne Wissen, wie sie eben auch Freud begründet hat, kaum zu lösen oder zu verstehen. Ganz konkret die Frage, gibt es auf Ihrer oder auf dieser Theorie beruhende Ausarbeitung, Hilfestellung für die Friedensdiplomatie? Sind Institute damit beschäftigt, dieses Wissen jetzt nicht nur individuell, persönlich auf den privaten Wahnsinn anzuwenden, sondern eben auf den großen irdischen Wahnsinn auch? Also was es immerhin gibt, es gibt ja eines dieser sogenannten Sozialrätsel, ist das, ich habe das ganz kurz in einem Nebensatz auch erwähnt, das, was ich den perennierenden Antisemitismus genannt habe, den es lange vor dem Kapitalismus gegeben hat und den es in der Gegenwart gibt und den es gerade auch in Gesellschaften gibt, wie der unseren, nämlich einer Gesellschaft ohne Juden, weil die Juden zu einem Großteil aus Europa vertrieben und zu einem großen Teil vernichtet worden sind. Die Antisemiten sind deshalb nicht verschwunden aus Europa. Ganz im Gegenteil, die europäische Rechte rüstet sich darauf, im Europaparlament eine starke Fraktion zu bringen und wir werden das am 25. Mai dann in Zahlen wissen, so genau wie nur irgend möglich. Bleiben wir im Moment beim Antisemitismus. Was wir heute darüber wissen, ist im Wesentlichen das Werk einer kleinen, überschaubaren Gruppe von deutsch-jüdischen Emigranten, die es nach Nordamerika zu ihrem Glück nach New York und Kalifornien verschlagen hatte und die in den Jahren 1949 bis 1951 fünf dicke Bände produziert haben mit dem schönen Titel Studies in Prejudice, Vorurteilsstudien. Deren berühmtester Band ist der erste gewesen, dem Titel The Authoritarian Personality, Adorno und andere. Insgesamt war eine Gruppe, finanziell gestützt von den beiden konkurrierenden nordamerikanischen jüdischen Vereinigungen, die wissen wollten, was die Gründe des Holocaust waren und wie man einem zweiten, dritten Holocaust begegnen könnte. Insgesamt haben 30 bis 50 Personen in der zweiten Hälfte der 40er Jahre empirisch und theoretisch daran gearbeitet. Unter anderem mit der Zielsetzung, so etwas wie ein Handbuch, wie können wir den Antisemitismus bekämpfen, zu erzeugen. Es gab ein solches Handbuch dann in den Vereinigten Staaten. Das ist charakteristischerweise niemals ins Deutsche übersetzt worden, niemals hier erschienen. Aber die Studien sind natürlich greifbar und ein Teil, etwa zwei Drittel davon, sind auch ins Deutsche übersetzt. Und wie gesagt, ich kann jetzt nicht ein Kurzreferat halten, was ist der Antisemitismus und wie sollte man ihn bekämpfen. Aber wenn Sie Lust und Zeit haben, ich bin jederzeit bereit, einen Abend darüber mit Ihnen mich zu unterhalten. Und das, was die Antwort auf Ihre Frage wäre, was sind die Gründe für den Antisemitismus? Genauer, was hat der Antisemit von seinem Antisemitismus und warum gibt es heute eher mehr Antisemiten in unserer Welt als 1930? Das sind, glaube ich, relevante Fragen. Jede von Ihnen bin ich bereit, Ihnen zu beantworten. Nicht, weil ich ein Genie der Antisemitismusforschung wäre, sondern weil ich mich lange Zeit mit den Schriften dieser Autoren beschäftigt habe, sie sozusagen, wie man sagt, intus habe und deshalb auch popularisieren oder sophistizieren kann, was darin gesagt worden ist. Wir haben Lösungen für die Frage, was ist Antisemitismus? Und wir haben Lösungen für die Frage, wie man ihn bekämpfen kann. Die gibt es. Das ist ein Beispiel. Es ist nicht das Unwichtigste, wie Sie leicht zugeben werden. Und ich denke mir, dass dieses Modell der Deutung von Vorurteilen auf andere, wie ich hoffe, obsolet gewordene Institutionen unserer Gesellschaft übertragbar ist. Nun wissen wir auch,